Ja, und damit herzlich willkommen zu Drug Quick Jammer Nummer 115. Wir sind zurück mit unserem neuen Nummer Drop. 114, die ist ja ausgefallen, ne? 115 ist es jetzt, ja. 114 war letzte Woche. Die wir letzte Woche aufgenommen haben, die wurde ja nicht veröffentlicht. Doch, die wurde veröffentlicht. Ist bei mir nicht angekommen. Nee, nicht auf iTunes, aber die ist auf jeden Fall veröffentlicht. Das war unser neuer Drocky Drummer Theme Song Aber von. warum ist sie denn nicht im iTunes? Da kann ich auch nichts für. Da habe ich nichts mehr zu tun. Veröffentlichen macht iTunes nun mal und da kann ich nichts für. So, das machst du doch. Nein, das mache ich nicht. Das macht alles automatisch iTunes. Das war auf jeden Fall unser neuer Theme-Song von Josh Woodward. Wie weit hast du den denn gespielt? Tja, man weiß es nicht. Ich habe den nicht ganz gespielt. Ich habe den für circa 45 Sekunden gespielt. Ja, das ist gut. Ja, Also der Theme-Song, ich habe den ja im Vorfeld gehört. Wir hatten ja vorher Produktionsbesprechung. Ja. Und ich habe den ja im Vorfeld gehört und ich finde, der fängt sehr gut an, steigert sich schön dramatisch, aber so ab, weiß ich nicht, ab einer gewissen Zeit, dann ist das so normaler Mainstream-Rock halt, dann ist das eigentlich nichts Besonderes mehr. Deshalb ist das gut, wenn du nur den Anfang nimmst. Habe ich mir so einen tollen Song rausgesucht und Thomas muss den natürlich gleich wieder niedermachen. Nee, ist gut. Wieso? Ich habe doch gesagt, als Theme-Song, der Anfang, die Eröffnung, das ist sehr gut und dafür sehr gut geeignet. Und wenn du jetzt die ganzen, ich weiß nicht, wie lange das ging, 3 oder 4 Minuten? Nein, ich habe natürlich nicht die ganzen 3 bis 4 Minuten. Wenn Ja, du jetzt 3 oder 4 Minuten davon gespielt hättest, dann hätte ich die Befürchtung, dass der eine oder andere vielleicht auch abgeschaltet hätte. Ja, das ist ja auch nicht eine normale Länge von so einem Intro-Musik, ne? Das geht halbe Bühne. Normalerweise nimmt man auch fast nur den Instrumentalpart, wobei wenn 45 Sekunden, dann wird wohl ein bisschen Gesangspart auch mit dabei sein. Ja, natürlich. Ich habe nicht von Anfang an, ich habe rausgeschnitten, aber das kannst du dann ja dann auch noch mal anhören. Ja, Wenn nicht von genug, ja. dann geht mal ausnahmsweise auch wieder auf iTunes veröffentlicht wird und du Nee, das wird nicht nicht. exklusiv auf deiner Webseite machst, dann würde ich das auch tun. Darf ich jetzt auch mal was zu dem Song sagen? Ich bin da jetzt, Was denn? ich bin dazu verpflichtet, zu dem Song was zu sagen. Es ist Revolution Was Now. sagen? Revolution Now heißt der Song von Josh Woodward. Der nette Herr hat einen Blog, beziehungsweise eine Homepage, joshwoodward.com. Ja, der hat einen eigenen Blog. Werde ich natürlich. Einige Leute wohnen irgendwo in der Oh. Gegend und der hat einen ganzen Blog für sich alleine. Ich werde die Homepage von dem netten Herrn natürlich noch verlinken. Dazu bin ich auch Die Heimatseite. verpflichtet, denn ja, der nette Herr, der hat so an die circa 150 Song bisher aufgenommen und bietet diese alle kostenlos im Internet auf seiner Homepage an. Auch kostenlos darf man die weiterverwenden. Das ist gar kein Problem. Das ist alles legal. Einzige Bedingung, man muss ja ein bisschen Werbung für den netten Herrn machen, also verlinken etc. Das werde ich dann natürlich machen. Also Josh Woodward, Revolution Now aus dem Album The Simple Life Part 1 aus 2008. Das wird dann verlinkt und auf dem Blog könnt ihr euch den Song Revolution Now, unser neuer Theme-Song, dann natürlich auch komplett in voller Länge 4 bis 5 Minuten runterladen, wenn er euch denn gefallen hat. Und was Thomas sagt, stimmt natürlich nicht. Also man kann sich den natürlich auch ganz anhören. Und es gibt auf der Website sogar die Texte dazu. Also es ist schon eine schöne Sache. Sag mal, verkauft er denn auf seiner Webseite auch irgendwas oder was bringt ihm die Werbung? Ja, man kann die Songs einmal kostenlos halt runterladen und weiterverwenden. Man kann die CDs allerdings auch regulär kaufen da auf der Website. Also er bietet die nicht nur als Download, sondern auch als CD quasi an. Genau. Und was bezahlt man dann pro CD? Das kann ich dir so auswendig nicht sagen. Wohl, ob der da viel, mit viel Geld verdient. Was ist denn das für eine Bitrate, wenn man die Songs runterlädt? Ich bin gerade am Nachgucken. Thomas stellt natürlich hier wieder Fragen. Sowas weiß man nicht im Vorfeld auswendig. Aber ich bin gerade Klar. gucken. Oh, Brand Hast du, New das haben wir doch Album. alles vorher in der Produktionsbesprechung diskutiert, dass du das alles recherchierst vorher. Ich sehe gerade, es gibt von dem Herrn auch schon wieder ein neues Album. Ja, aber Ashes, es kauft ja Available keiner, weil es ist Food. ja umsonst. Dun, dun, dun. Ich klicke mal auf Buy CD. Dun. Store. Bye, ja, dann wollen wir das dann mal hier kaufen. Remove from cart. Oh Gott, das ist ja schwierig. You can download all of my music free. The minimum price per CD is $3. Almost enough to cover my raw material cost. You can also. Also viel Geld, also für $3 kann er nicht viel Geld verdienen damit. Oder der benutzt das, um quasi Werbung zu machen, um Konzerte zu bekommen, dass er Auftritte bekommt. Ja. Das klingt hier gerade so ein bisschen danach, als ob man selber so einen Preis bestimmen könnte. Ich weiß es nicht. Ach so, hier unten steht das. Preis pro Album $10. Plus 4 € Versandkosten. Damit wohl nicht werden, wenn er das alles sowieso für umsonst anbietet. Ja, so ist es. So, wir wollen heute eine total sachliche Ausgabe machen mit aktuellen Wrestling-Themen. Wir wollen die Weeklies besprechen und wir wollen Survivor Series am kommenden Sonntag. Das ist der nette Pay-Per-View, ja, Tim. Ich Du hast hab's. aber die Karte hoffentlich irgendwo vorliegen. Nee, noch nicht, aber wir wollen auch erstmal die Weeklies besprechen. Und dann wollten wir ja noch das Review von December to December in der Klassikabteilung machen. Ja, wir fangen mal mit Raw Old School an. WWE Monday Night Raw Old School, ein 3-Stunden-Special, das heißt circa 2 Stunden 15 Minuten haben wir da geguckt und dann halt ein bisschen Werbung. 2 Stunden 17 war. Ja, das ist natürlich ganz anders. So, vom 15. November ist das Ganze. Lief natürlich regulär am Montagabend. Also mir gefällt es schon mal sehr gut. Ich denke für dich, da du ja auch aus dieser Zeit stammst, ich habe das ja jetzt nie so richtig. Da du aus dieser Zeit stammst, für dich war es wahrscheinlich noch besser als für mich und ich fand es schon recht Ich gut. aus dieser Zeit stamme, was ist das für eine Aussage? Ja, was ist denn das für eine Aussage? Ja, mach mal weiter. Ja, vielleicht nicht genau aus der Zeit, aber so ungefähr. Da waren ja Leute, die konnten kaum noch laufen, so wie der Iron Sheik. Ich bin noch nicht dasselbe Alter wie der Iron Sheik. Es passt doch, ich meine, das ist doch genau richtig. Ich weiß gar nicht, was du hast. Es Okay. ist auch schon wieder, ich habe das schon wieder, das genau hier. Kaum noch laufen, das stimmt schon. Ja, das ist auch bei dir genauso. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied, also ganz ehrlich. Also wenn ich mir da mal einen Mark Henry angucke im Opener, also das ist. Der sieht so ein bisschen aus wie du, weil du hast ja in letzter Zeit auch ordentlich zugenommen. Nee. Das stimmt ja gar nicht. Du Hab ich hast. gehört. Nee, das ist ja gar nicht richtig. Ich bin So, dann dann. wollen wir mal hier Nee, was ich bin essen. dann eher nach so, ich bin dann eher nach dem Ezekiel Jackson und du bist dann so der Brooklyn Brawler. Da wollen wir mal sehen, dass ich hier was esse, damit ich mehr so wie Mark Henry dann aussehe. Was isst du denn? Weihnachten. Was isst du denn? Ich habe hier Dominosteine, weil es ist ja bald Weihnachten. Und die sind lecker, ja, diese Weihnachtssachen sind sehr, sehr lecker. Das stimmt schon. Die gibt's auch schon wieder. Reichlich. So, wir fangen mal an. Ich esse doch mal ein bisschen, ne? Ja, mach mal. Wenn du mich mal kauen hörst, weißt du, was los ist. Aber ich mache das ja sowieso alleine immer alles. Die Show startet mit diesem alten WWE Signature Video. Und Und interessanter. übrigens das alte WWF-Symbol. Ja, das wollte ich ja auch gerade sagen. Das alte WWF-Symbol wurde die ganze Show über andauernd gezeigt. Da finde ich auch absolut schrecklich, dass man das jetzt ohne Probleme wieder zeigen darf. Aber in einer bestimmten Zeit, so um 2000, 2001, 2002, 2003, musste man das ja unbedingt alles ausblenden. Jetzt auf diesen Tekken Classics. Extremst immer ausgeblendet, auch bei WrestleMania, ich glaube 17 war es, die DVD, die kann man ja heutzutage fast nicht mehr kaufen, weil das alles ausgeblendet und unschön gemacht ist da. Also ich finde das schon sehr seltsam. Ja, das ist irgendwie so ein zur Attitude-Era, war Ja, das? genau, die beste Zeit und Das da gibt's DF, dieses und da fiese. hatten sie ja auch immer in den Ringpolstern das Symbol noch drauf. Und das war natürlich ziemlich schlimm dann, weil dann der Vielfalt von den Matches, wie du schon gesagt hast, das hat dann extrem gestört. Ja, und ich Wenn irgendwas verstehe nicht, dazu warum man gehört das war. heute wieder Aber zeigen jetzt kann. Und waren da was. Ja? die WWE verkauft jetzt sogar wieder WWF-T-Shirts in dieser neuen Reihe. Übrigens sehr schöne T-Shirts drunter. Und das ist für mich wirklich unverständlich. Das ist wahrscheinlich wieder irgendwie so ein komisches Gesetz. Nee, das ist kein Gesetz. Das ist irgendwie hat Vince McMahon, da war ja dann dieser Rechtsstreit mit dem WWF, diesem World Wildlife Fund, und irgendwann war Vince McMahon mal so doof und hat da irgend so eine Vereinbarung mit denen unterschrieben und hat dann tatsächlich gesagt, nee, er wird den Namen und dieses Symbol irgendwie nicht verwenden. Und das war genau für diesen Zeitraum. Also das war wohl irgendwie ein Fehler, den Vince McMahon da mal irgendwann gemacht hat, dass er das falsch unterschrieben hat. Da gab es dann noch das alte Monday Night Raw Intro und dann kam Michael Cole und Jerry Lawler in altem Anzug, alter Garderobe mit alten Stühlen, nicht so bequem. Genau, also Und Michael Cole hatte so dieses Jackett, was Vince McMahon anhatte, an und hat auch versucht, Vince McMahon so ein bisschen zu parodieren, also so die Arme so zu tun, als wenn er da ganz muskulös wäre. Und Jerry the King Lawler hatte seinen roten Königsanzug und die Krone dabei. Und das Seriengold, da musst du mich jetzt mal so ein bisschen aufklären. Ich habe schon gelesen, dass es das früher wohl auch gab, aber ich weiß nicht genau warum und so. Das Was was? hat es mit diesem Sirenengeheul auf sich, was da ganze Zeit im Hintergrund lief? Ja, damit fing man den Natural mal an. Das Hatte war das damals einen Grund? angespielt. Warum jetzt genau, das weiß ich auch nicht. Ach so. So, dann kam direkt das erste Promo, wie sich das für Raw gehört. Und zwar mit Mean Gene Okerlund, der wurde angekündigt und der stand dann auf so einer alten Stage da direkt beim Entrance. Man guckte also hinten auf das Publikum. Wie früher auch, fand ich sehr, sehr gut. Sollte man öfters machen. Und Mean Gene Okerlund, der hat ja so eine künstliche Körperfärbung irgendwie. Ja, wie nennst du das? Solarium gebräunt. Richtige Sonnenbräune, das konnte man später, wenn sie ihn in Nahaufnahme gezeigt haben, immer gut sehen. Aber dadurch wirkt er auch so ein bisschen, als wenn er quasi kein Alter hätte. Also das hätten sie auch 20 Jahre vorher aufnehmen können, da hätte er nicht viel anders ausgesehen. Nee, auf jeden Fall, er hat ziemlich mit dem Mikro rumgezittert, ganze Zeit. Ja, das ist mir nicht so aufgefallen, aber das macht dann das Alter bringen. Aber so vom Gesicht her hat sich da nicht viel getan. Nö, sieht auch immer aus wie immer. Und dann kam Cowboy Bob Orton, der wurde interviewt, der meinte dann, dass Orton bei Survivor Series Champion bleibt und Wade Barrett kam da dann zu und The Miz mit Alex Riley kam noch und Cena meldete sich dann über den Titantron und wollte ein Match mit The Miz. War sehr gut. Schöner Beginn für. Ja, das Promo von dem Cowboy Bob Orton, das war am Anfang ein bisschen schwach, aber es war natürlich trotzdem richtig, dass sie das so gemacht haben, damit sie den Hauptkampf von Survivor Series ein bisschen promoten können. Und das haben sie ja über die ganze Sendung durch im Prinzip gemacht. Das haben sie ja ganz gut gemacht. Was mich noch interessieren würde, hast du da was von gehört, von dem Alex Riley? Der soll irgendwie betrunken Auto gefahren sein und dabei erwischt worden sein? Ja, genau, aber ich weiß nicht, was es da jetzt für Konsequenzen gibt oder gab. Also da ist noch nichts weiter bekannt. Aber wir haben nachher noch ein paar Gerüchte, die wir durchgehen wollen. Das machen wir, wenn wir die Weeklies besprochen haben. Das wird heute eine lange Sendung. So, dann kommt das erste Match. Dolph Ziggler kommt zusammen mit Vicky Guerrero zum Ring und besiegt Mark Henry allerdings mit alter Musik und altem Gimmick. Noch Sexual Chocolate, auch eine Zeit, nicht so meine Zeit. Ne? Ja, das war auch ziemlich blöd. Also da hat er irgendwie gar nichts gebracht. Da hat er ja damals als, ich glaube, Olympischer war er, glaube ich, sogar noch olympischer Gewichtheber, hat er ja einen 10-Jahres-Vertrag von der WWE bekommen und dann hat er beim Ring so irgendwie nur ganz schwache Sachen gezeigt und die haben immer wieder Sachen mit ihm versucht, aber so richtig zu so einem Topstar ist er nicht geworden. Und interessanterweise haben alle gedacht, nachdem dann die 10 Jahre endlich abgelaufen waren, wann waren das, so 2005 oder so? Ja, genau, als er da 2006, dieses Match mit Kurt Angle hatte beim Royal Rumble, da war er dann gerade wieder so ein bisschen nach oben, da dachte man, okay, letztes Mal noch so ein kleiner Push und dann weg. Ja. und dann hat er trotzdem eine Vertragsverlängerung bekommen und ist immer noch da. Ich weiß auch nicht, wem Also man einfach mal so einen sicherlich, 10-Jahres-Vertrag gibt. er wird sicherlich nie den Heavyweight Champion gewinnen, ist immer so obere Midcard, aber hat halt einen guten Job über lange Jahre und so wie ich den einschätze, legt er wahrscheinlich sein Geld gut zurück und wenn die Zeit vorbei ist, wird er wahrscheinlich in Ruhe dann so seinen Lebensabend verbringen können. Ja, auch nicht gerade der Aber er hat ja dümmste. ganz gut gemacht, so persönlich. Als Ringer selber gefällt er mir ja nicht gut. Nee, ist richtig, aber kann nicht so blöd sein, der Kerl. Vielleicht auch ganz nett, man weiß es nicht. Auf jeden Fall lässt Dolph Ziggler Mark Henry im Sleepold aufgeben. Fand ich unterhaltsames erstes Match. Ja, und fand ich auch ein überraschendes Ende, weil die beiden ja doch extreme Größenunterschiede haben und dass sie dann den kleineren Mann da so ohne weiteres gewinnen lassen, ohne dass er wirklich, er hat ja keine sozusagen faulen Taktiken, glaube ich, gezeigt. Das war, glaube ich, ein ganz klarer, sauberer Sieg eigentlich, ne? Oder war da noch irgendwas pikiert, nicht irgendwie eingegriffen, ne? Nee, ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, das war ein ganz sauber, fairer Sieg im Prinzip. Ja, war aber okay. Fand ich auch richtig. Mark Henry hat ja, glaube ich, kein Match bei Survivor Series, vor allem er ist dann ja im Team. Dort sieht klar, aber ja ein Titelmatch. Ja. So, David Hart Smith und Tyson Kidd sind Backstage zu sehen. Dann kommt da noch Tony Atlas dazu und will gar nicht mehr aufhören zu reden. Das war super. Das ist so ein bisschen wie ich, wenn ich erstmal hier loslege, ne? Ja, ich hatte so das Gefühl, ich glaube, Tony Atlas, der hat vom Boden abgelesen. Er hat immer sehr zum Boden geguckt. Ja, und das Schöne war, dann ging es in die Werbepause für die Amerikaner und nach der Werbepause war er immer noch am Reden. Also, und ich glaube, die Werbepausen in Amerika, die gehen schon 4-5 Minuten. Also die haben da quasi so dargestellt, als wenn er da schon wieder noch 5 weitere Minuten durchgesprochen hat. Ja, nach der Werbepause stand da nicht mehr Hard Dynasty, sondern dann der Yoshita zu. Und dann hat er Harakiri simuliert, dass er das quasi das Gerede nicht mal aushält und sich selber umbringt. Hm. Tag Team Match, Non-Title. Heath Slater und Justin Gabriel besiegen The Hard Dynasty nach dem 450-Grad-Splash von Gabriel gegen Smith. Zuvor bekam Smith einen Kick von Kid verpasst. Warum war das eigentlich ein Non-Title-Match, wenn die Titelträger sowieso gewonnen haben? Ja, ist ja egal. Weil Hard Dynasty nicht Number One Contender ist, sondern das sind leider Santino Marella und Wladimir Kozlov. Ja, und hier gab's dann wohl den Heel-Turn. Tyson Kidd, interessanterweise, turnte Heel gegen D.H. Smith. Also eins der wenigen Tag-Teams, was noch recht gut war in der WWE, ist jetzt also auch aufgelöst. Also Tag-Team-Division, die Tag-Team-Titel, die braucht man jetzt eigentlich nicht mehr. Genau, und seltsamerweise, ich hätte den Heel-Turn auch andersrum gemacht. Ich weiß, ja, genau. Hätte besser gepasst, aber... Ja, vom Moveset, ja. Ja, stimmt, vom Moveset schon, aber so von Personen selber würde ich schon sagen, dass es so besser passt. Dass es wie besser passt? Dass es so schon besser passt, von der Person her. Nicht vom Moveset, aber von der Person her. Ja, weiß ich nicht. Also das Problem ist halt, dadurch, dass der Tyson Kidd so spektakuläre Moves hat, will man den eigentlich dann bejubeln. Und das ist natürlich blöd, wenn er ein Heel sein soll. Ja, dann kam noch ein Interview mit Randy Orton, wo R-Truth dazu kam. Und im Ring sehen wir dann Howard Finkel und der kündigt Brooklyn Brawler und Harvey Whippleman an und dann kommt ein Match und Ezekiel Jackson besiegt The Brooklyn Brawler innerhalb weniger Sekunden beziehungsweise 1-2 Minuten. Sag mal, The Brooklyn Brawler, ist das eigentlich einer der Schreiber der WWE? Ich habe mal irgendwie im Hintergrund irgendwie gehört, der wäre mit einer der Hauptverantwortlichen mittlerweile für die ganzen Storylines, oder verwechsel ich den? Ja, es ist durchaus möglich, ja. Aber du weißt es auch nicht genau. Nein, kann ich dir nicht sagen. Muss ich nochmal recherchieren. Ja. So, wenn wir das hier heute so weitermachen, dann wird das eine stündige, zigtausendstündige Sendung. Es gibt ja jetzt übrigens Moonsault 200. Aber wir müssen... Raw müssen wir auf alle Fälle durchgehen, weil das so eine besondere Sendung war. Wir können dann Smackdown schneller machen. Smackdown war gut. Was wolltest du sagen zum Moonsault 200? Ja, die geht ja 11 Stunden, die Sendung. Das wusste ich. Erstens wusste ich gar nicht, dass sie gibt. Und zweitens, da gibt es wirklich eine 11-stündige Moonsault-Sendung? Ja, wirklich. Wie viele Leute sind denn da dabei? Kann ich dir so nicht genau sagen. Sollen aber wohl ziemlich viele Gäste sein. Hast du die runtergeladen? Nee, gehört? Nee. Willst du dir die anhören? Du, ganz ehrlich, ich glaube, in 11 Stunden, da gucke ich mir lieber irgendeine Fernsehserie an, als mir da 11 Stunden irgendwelche Leute anzuhören. Also ich meine, alles gut und schön, aber das ist schon ein bisschen extrem. Ich meine, mit unserer 4-Stunden-Sendung zu der 100. Ich glaube, das ist schon nahezu dran. Ich glaube, das kann man sich gerade noch anhören, aber ich glaube, bei 11 Stunden, da wird schon recht viel. Das ist schon... Also, wo du das jetzt sagst, ich wusste das nicht, weil das nicht im... iTunes als Podcast ist, habe ich die jetzt ganz lange nicht gehört, aber die müsste ich mir eigentlich mal runterladen. Die könnte man ja mal mit Weihnachten mit nach Hause nehmen. Da ist ja viel Zeit. Ob ich die dann wirklich ganz hören würde, das ist eine andere Sache, aber mal zumindest mal reinhören. Ja, kommt drauf an. Es gibt da ja durchaus so ein paar Hosts, die recht einschläfernd wirken. Ja, also so, wenn ich jetzt mal anfangen würde langsam was zu... Nee, es ist aber ja wirklich so. Ich meine, ich will da jetzt auch nicht sagen. Also Moonsault ist natürlich schon... Also es gibt einige, die haben zwar sehr viel fachlich Ahnung, aber die sprechen ein bisschen sehr langsam. Ja, nicht mal unbedingt so langsam. Es ist so ein bisschen lustlos auch. Ja. Wir machen das jetzt schon genauso wie der Wolfgang Stach. Wir sind jetzt auch sehr gegen den Moontalk. Nein, sind wir natürlich nicht. So, ich muss das jetzt leider... Gegen den Moontalk? Was? Wolfgang Stach denn gegen den Moontalk? Ich weiß nicht, ob der direkt gegen Moontalk, vielleicht nicht, aber er ist auf jeden Fall, ja, hin und wieder, sag mal, so ein bisschen negativ gegenüber Moonsault.de. Naja gut, die nehmen ja in gewisser Weise auch ein bisschen Geschäft weg, ne? Ja. So, ich muss das jetzt leider ablesen, weil ich war nicht darauf vorbereitet, jetzt die ganze Show so genau durchzusprechen, aber da kann ich jetzt auch nichts für. Aber ich werde dann mal einen Einwurf oder zwei. Ja, meine Quelle Wrestling Revolution, jetzt nur so nebenbei. Der Backstage. Webseite ab, oder was? Was? Du liest jetzt von der Webseite ab, oder was? Ja. Das ist ja wohl eine Frechheit. Doch, Otunga spielte sich wieder als Anführer der Nexus-Gruppierung auf, bis Wade Barrett hinzukam. Cena verlangte ein Dankeschön, schließlich kümmert er sich um The Miz. Während der Unterhaltung meldete sich der anonyme General Manager von Raw und verkündete für später das Match R-Truth gegen Wade Barrett. Außerdem wird Otunga nachher auch noch in einem Match zu sehen sein. Wahl ist nichts Besonderes, kannst du gleich so direkt weiterlesen. Ja, das Match Da muss ich stand. nichts zu kommentieren, das war alles hier 0815 Storyline. Ja, das Match zwischen John Cena und The Miz findet so nicht statt, denn The Miz schickt Alex Riley rein als sein Part und John Cena besiegt Alex Riley ganz klar via Aufgabe im STF. Da stellt sich die Frage, war Alex Riley beim Kämpfen betrunken? Nein, das denke ich nicht. So wie beim Autofahren. Nein, das glaube ich nicht. Wirkte nicht so. Vielleicht hat er verloren, weil er betrunken war. Nein, das glaube ich nicht. Nach dem Match, Randy Orton attackierte The Miz. Huss Garrett und Michael McGillicuddy versuchten, The Viper aufzuhalten, doch ohne Erfolg. Orton fertigte die beiden Nexus-Mitglieder ab. Danach kam es zur Auseinandersetzung zwischen Cena und Orton, bis mehrere Referees und Offizielle eingriffen. Der General Manager erwähnte, dass Orton und Cena später noch als Gäste in Piper's Pit sein werden. Also da, als ich das dann gehört habe, dachte ich, das Segment davor fand ich ein bisschen 0815. Aber dann, als sie Piper's Pit angekündigt haben, dachte ich, oh, das wird interessant. Ja, das war Das auch sehr wurde gut. dann auch interessant. Ja, da kommen wir zum Ende zu. In Ringsegment, Iron Sheik und Nikolai Volkov standen im Ring. Volkov begann die russische Nationalhymne zu singen, bis Santino und Koslow herauskamen. Santino erwähnte, dass Koslow gern mit Volkov singen würde. Beide lieferten eine ziemlich grausige Darbietung ab. Das war noch ein guter Gesang. Santino unterbrach das Duo und rief Slick in die Halle. Der Sheik teilte den Fans auch noch etwas mit, bis Finkel dann die Usos, Tamina und ihr Vater Jimmy the Superfly Snuka ankündigten. Moment, nicht so schnell Ja, hier. du musst mich lesen lassen, du. Weißt du denn, was das bedeutet hat, was der Iron Sheik da so gemacht hat? Der Iron Nee, ich Sheik muss ist auch. ja sehr bekannt geworden in letzter Zeit, dass er im Internet viel diese Shoot-Interviews gemacht hat, wo er auch offensichtlich teilweise unter Drogen stand und wo er dann immer wieder auch Hulk Hogan beleidigt hat. Und in diesem Promo, In-Ring-Promo, hat er da so ein bisschen Bezug drauf genommen. Das haben sicherlich nur so die Internet-Geeks richtig verstanden. Ja, Immer da gesagt zählt hat, Thomas natürlich zu. indem er ja gesagt, in diesem Promo hat er ja dann gesagt, er hätte quasi Hulkamania gemacht. Und Hulk Hogan wäre niemand und er wäre super und USA wäre sowieso ganz blöd und Iran und Russia sind Number One. Aha. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als damals immer WWF Superstars auf Sky Channel lief, wo die beiden als Tag Team Champions dann, Nikolai Volkov und Iron Sheik, dieses Segment auch so gemacht haben mit dem Gesang. Das war sehr schön. Da habe ich mich daran erinnert gefühlt. Das sagt mir gar nichts, also da kann ich nichts zu sagen. Nee, das war auch in den 80er Jahren, da kannst du dich nicht dran erinnern, da warst du nämlich noch gar nicht auf der Welt. Ja. Number One Contender Match für den Tag Team Titel: Santino Marella und Wladimir Kostov besiegen die Usos via Kaprizov und Santino Marella. Das ging recht lange, das Match. Ich habe auf Pro Wrestling Torch habe ich was von 8 Minuten gelesen und das fand ich auch recht unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schon komisch, dass das quasi Team Nummer 1 und Team Nummer 2 in der Welt waren. Oder sind. Die Usos, die haben seit Wochen irgendwie gar nicht mehr gekämpft. Oder auf Superstars, ich weiß es nicht. Und Koslov und Marella sind ja mehr so für Comedy zuständig. Das ist Ja, schon ein so bisschen ist das, komisch. wenn man keine Tag Team hat. Wir sollten vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen, dass die WWE an diesem Abend auch den Ring komplett da in diesen alten Ringseilfarben gemacht hat. Und dass die Referees alte Klamotten dann hatten und Superrücken und so ganz nett gemacht. Ja, die WWF. Ja, es war wirklich alles sehr auf alt getrimmt. Wirklich alles, auch Replay-Videos und selbst danach bei SmackDown, als man da Szenen aus Raw gezeigt hat, hat man das alte Raw-Slogan-Dingens da eingeblendet. Es war sehr gut gemacht. Ja, fand ich auch. Ja. Nach dem Match, Sheamus stürmt in den Ring und fertigt Koslov sowie die Usos ab. Danach wollte sich der Celtic Warrior um Santino kümmern. Allerdings kam John Morrison heraus und machte den Save. Die anschließende Herausforderung von Morrison zu einem sofortigen Match nahm Sheamus nicht an. Das Match gibt es dann ja wohl bei Survivor Series. Da habe ich noch gar nichts von gehört, würde aber ja Sinn machen. Gut. Ist das Match angekündigt für Survivor Series? Ich meine eigentlich schon, ja. Ja, dann werden wir das auch tippen. Sechstes Match. Kofi Kingston besiegt David Otunga nach dem Trouble in Paradise. Während des Matches kam die WWE-Legende George the Animal Steel heraus, um wie in alten Zeiten einen Turnbuckle auseinanderzunehmen und zu futtern. Davon ließ sich Otunga letztlich ablenken. Hat er ja eigentlich auch die grüne Zunge, überlege ich gerade. Hat er auch. Ja, natürlich. Hat er auch. Das gehört ja auch dazu. Ja, auch wieder jemand, der mir nichts sagte. Oh, das ist aber... Also doch, ich kenne den Namen, aber ich wusste nicht, dass der Turnbuckle ist. George the Animal Steel war ja damals involviert in eines der besten WrestleMania 3 Matches. Und zwar war der ja in der Ringecke von Ricky the Dragon Steamboat bei WrestleMania 3. Weil er ja sich in Elizabeth, die Managerin von Macho Man Randy Savage, verliebt hat und dann nicht damit einverstanden war, wie der Macho Man die behandelt hat. Und dann war er ja quasi auf der Seite des Gegners und er hat ja am Ende auch in das Match eingegriffen, indem er Randy Savage von der Ringkante quasi, von der Ringecke, als er gerade sein Ellbogen zeigen wollte, runtergeschubst hat und dadurch hat ja dann Steamboat den Pin geschafft. Das heißt, er hat quasi Steamboat zum Ziel verholfen. Das wäre mir noch nie so aufgefallen. Dann muss ich mir das Match wohl nochmal angucken. Super Match. Kann man sich so oft angucken. Guck dir das mal ruhig nochmal an. Ja, das habe ich hier noch irgendwo auf DVD rumliegen. Ja. Ja, diese... Es gab im Vorfeld schöne Matches auch zwischen Macho Man Randy Savage und George the Animal Steel. So bei Saturday Night Main Event und so. Ja, die habe ich hier jetzt nicht mehr auf DVD rumliegen. Ja, ich habe auch so langsam mit den DVDs gehen auch ab und zu mal welche weg. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass ich jetzt die Shawn Michaels DVD-Set bei Amazon verkauft habe. Naja, die verkaufe ich nicht, aber ich kaufe mir jetzt auch keine neue mehr. Keine neuen mehr. Ja, ich verkaufe auch alte. Ja, aber nur Pay-Per-Views, also diese anderen verkaufe ich eigentlich nicht. Das ist interessant, ich mache es genau andersrum. Ja, also die Pay-Per-Views, die kann ich mir dann... Aber dafür diese Sammlungsgeschichten. Ja, also diese Pay-Per-Views, die kann man sich dann nochmal angucken, zum Beispiel auf diesem Pay-Per-View WWE 24/7 oder was auch immer das ist. Aber diese Wrestler-Zusammenstellung, die kriege ich ja so nicht wieder. So, Backstage. Arn Anderson und Gerald Briscoe unterhielten sich mit Morrison, bis letzter plötzlich einen Kick vom vorbeikommenden Sheamus abbekam. Der Celtic Warrior nahm nach der Aktion Morrisons Herausforderung zu einem Match am Sonntag an. Na gut, da wurde es jetzt bestätigt. Hatte ich also recht. Dann hat Thomas also nicht richtig zugehört bei Raw. Nee, also es ging ja sehr lang. Ich habe da zwischendurch mal ein bisschen nebenbei gelesen oder so. Aha. So, dann kam ein fantastisches Segment. Oh ja, jetzt wird getanzt. Ja, NXT-Rookie Aksana nahm an, ihre Mutter da zu sehen. Da wurde sie, von wem wurde sie da eigentlich nochmal hingeschickt? Ja, da hat irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr wer es war, hat sie gesagt, deine Mutter wäre da und ja, da war da jemand mit einer Perücke und dann ist sie da hin und dann hat sie von hinten jemanden gesehen mit langen blonden Haaren und dann der auch ein bisschen dicklicher war und dann sagte sie noch, oh Mutter, du hast ja abgenommen. Also ihre Mutter muss wohl noch dicker sein und dann stellt sie sich aber raus, als sie näher kam und sich der mit dem blonden Haaren oder die mit dem blonden Haaren umdrehte, dass es keine die war, sondern der, nämlich Dusty Rhodes, die American Dream. Ja. Der nun wirklich ein bisschen dicker ist. Ja. Vielleicht meinte Aksana das aber ja auch nur ironisch. Man weiß das nicht genau. Nein, Ironie kennt sie gar nicht. Nee, das stimmt wahrscheinlich auch wieder. Ja, und dann lief Aksana da zu Dusty Rhodes. Die Kamera schwenkte nach oben und Kelly stand da irgendwie auf so einem komischen Gerüst und hat da so einen Sack nicht, so ein Netz. Ja genau, so ein Fischernetz, sowas in der Art runtergeschmissen, wo Aksana dann gefangen war. Dusty Rhodes konnte ihr den Million-Dollar-Titel abnehmen und konnte den an Goldust übergeben und der gab den weiter an den Ted DiBiase, an den Vater. Er wollte ihn weitergeben, aber Ted DiBiase wollte ihn nicht haben. Nein. Er hat gesagt, ich möchte einen anderen Gürtel oder anderes Gold haben oder irgendwie sowas. Ja, wollte den dann an seinen Sohn Ted DiBiase Jr. weitergeben, der lehnte das dann allerdings ab. Und dann kam auch noch Cody Rhodes dazu und Dusty Rhodes forderte so ein paar Grooming-Tipps von dem Rhodes, aber nein, der ist dann auch direkt wieder weggelaufen. Goldust. Dustin Rhodes, Goldust hat das gefragt. Ja? Ja. Ja, genau, stimmt. Das ist ja der Witz dabei, weil Cody Rhodes hat gesagt, nein, und wehe, wenn du mich anatmest. Weil Goldust ja immer dieses macht. Machst du das bitte nochmal ins Telefon? Hast du jetzt gehört? Ja, natürlich. Das Schöne ist, ich habe hier auch so einen goldenen Anzug an und mache die ganzen Bewegungen nach. Also wenn du nächstes Mal mit Webcam das machen willst, dann wird's noch schöner. Nee, ich glaube, das lassen wir lieber. Das möchte ich mir gerade so gar nicht vorstellen. Beim My Million Dollar Man war übrigens auch noch IRS und danach kamen dann Kelly Kelly, Tatanka, Hexer, Jim Duggan und so weiter und so fort, alle ins Bild und tanzten da eine Runde. Ja, das Tolle war. Ja, da hatte der Dusty Rhodes vorgeschlagen und dann wurde getanzt und Axana hat auch mitgetanzt im Netz. Genau, das war eigentlich das Großartige, ne? Die Musik von Dusty Rhodes setzte ein. Dieses hieß The American Dream oder Könntest du das bitte auch noch nachsingen? Bitte? Könntest du das bitte auch noch eben nachsingen, damit die Leute sich da was hinter vorstellen können? Wie soll ich das denn? He's the Common Man, ne? Ja, genau. That's the Common Man. Weiter weiß ich den Text nicht. Ja, aber ich glaube, das reicht auch schon. Perfekt, da kann man ja nur nichts gegen sagen. Und das wirklich Faszinierende ist das, was du gesagt hast, dass diese Musik so mitreißend ist, dass selbst diese Axana als Bösewicht, die im Netz gefangen hat, im Netz mitgetanzt hat. Ja. Und dann kam zum Schluss noch Ron Simmons mit dem Damn ins Bild. Ja. Ja. Ein großartiges Segment. Ja, wirklich fantastisch. Besser als diese ganzen WrestleMania-Sachen, die man da des Öfteren ja ganz gerne auch mal zeigt. Ja, wobei dieser Ticket-Sale für WrestleMania, diesen Spot, den sie gezeigt haben, der war ja recht akzeptabel. Ja, nee, ich meine, man zeigt bei WrestleMania auch ganz gerne so ein paar Legenden und es wurde... der Herr Bruns, der meinte, das wäre in Chicago gewesen, da hatte ja mal man ja auch mal dieses so ein Tanzsegment gezeigt. Das weiß ich gar nicht mehr. Tja. Achso, du hast, es gab schon wieder Ringsides, höre ich daraus. Ja, natürlich. Ah ja, da musst du nochmal Das gibt's mal jetzt immer so einmal in der Woche, Mittwoch, Donnerstag. Lass uns mal erstmal Raw weitermachen. Ja. Wade Barrett besiegt R-Truth nach dem Wasteland. Mhm. War okay. Tito Santana nahm die Aufgabe von Ricardo Rodriguez ab und kündigte Alberto Del Rio an. Del Rio wurde von Chavo Classic in die Halle gefahren. Auch jemand, der mir so gar nichts sagte. Also Tito Santana und so Kane natürlich noch, aber Chavo Classic habe ich noch nie gesehen und noch nie von gehört. Doch, das ist der, ich glaube, das ist der Onkel. Ach nee, der hat er mal Chavo Guerrero zum Ring begleitet? Ich wollte überlegen, das ist, glaube ich, der Vater von Chavo Guerrero, oder? Und der hat doch mal... Als Chavo war dann eigentlich Cruiserweight Champion, hat er nicht mal Chavo unterstützt in der Fehde gegen Eddie? Ja, genau, irgendwie so um die Zeit um 2004 so. Kommt mir gerade so in den Sinn, bei dieser Cruiserweight Open, wo auch immer das mal war. Ich glaube, ich habe den doch schon mal gesehen. Überleg gerade, wenn das der Vater von Chavo ist, dann müsste das ja der Bruder von Eddie sein, ne? Und der hat dann nachher bei der Vorstellung auch einmal so aufs Herz geschlagen und irgendwie Eddie gesagt. Aha. Könnte sein, dass das sogar sein Bruder ist. Auch wenn er deutlich älter aussieht. Möglich. Kann ja sein, dass sie ein paar Jahre auseinander liegen. Alles möglich. So, im Ring beleidigte Del Rio die Fans vor Ort, bis Sergeant Slaughter herauskam und den Lateinamerikaner zu einem Match herausforderte. Und Alberto Del Rio besiegte Sergeant Slaughter via Enzugiri. Was sind das hier für ein... Die haben ja auch Tippfehler. Enzugiri innerhalb von keinen 2 Minuten. Ja, das war, also einige haben geschrieben, das war mehr so ein High-Kick, wie ein Mirko Krokop früher bei Pride und bei der UFC, also im MMA, gezeigt hat. Ja, ist so eine Sache. Er ist aber auf jeden Fall gesprungen, also es war kein Nur-Kick. Ja. Nach dem Match hat Dario Slaughter noch in den Cross-Armbreaker genommen, bis MVP herauskam und den Save gemacht hat. Zwischen den beiden wird ja auch so eine Feder aufgebaut, das ist auch vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich muss sagen, ich finde den neuen Theme-Song von MVP sehr schön. Ja, jetzt habe ich ihn zumindest in einer kurzen Stelle auch mal gehört, aber so das, was ich vorher gelesen habe mit diesem MVP. Nee, es wird dieses Ballen wird öfters wiederholt. Genau, aber den finde ich auch besser als den davor. Ja. Ja, also vielleicht liegt es daran, dass ich den auch live gehört, aber ich finde den auf jeden Fall sehr gut. Ja, gefällt mir auch ganz gut bisher. So, Mean Gene interviewte Mayang mit den Bella Twins, bis Lay Cool hinzukamen und sich fragten, ob sie hier bei der Old School Raw oder bei Jurassic Park seien. Danach folgten weitere Beleidigungen in Richtung Young. Die 87-Jährige forderte danach beide zu einem No-DQ-Match heraus. Lay Cool lachten zuerst und akzeptierten das Match. Zur Unterstützung für Young kamen Natalia, Gail Kim, Eve Torres und Melina heraus und die WWE-Divas fertigten Lay Cool ab. Und in diesem No-DQ, das ging Also als die Mae Young da reinkam mit ihrem Wrestling-Anzug, da hatte ich erst übelste Befürchtungen. Ja, ja. Da kann ja wirklich was Schlimmes bald passieren, nicht, dass da nochmal jemand stirbt. Übelste Befürchtung hatte ich eher bei SmackDown mit dem netten Herrn Paul Bearer. Ja, das war auch ziemlich seltsam. Aber SmackDown habe ich nur die Hälfte gesehen. Was? Das war eine sehr gute Sendung. Ja, die zweite reichte halt nicht. Ach so. Und wir haben schon Sonntag. No Disqualification Match. Mae Young besiegte Lay Cool. UFC 123. Ach so. Besiegte Lay Cool nach... Mae Young besiegte Lay Cool nach einer Ohrfeige von Young gegen Layla und dem danach folgenden Pinfall. Um die Divas haben Mae Young alle sehr gestützt und sehr aufgepasst. Ja. Ja, sie hat einmal hatte Layla eine ordentliche Backpfeife verpasst. Ich glaube, das war gar nicht so ganz ohne. Und sie hat am Ende, also sie kann ja, die ist ja nun halt, hat sie ja gesagt, 87 sehr alt. Kann ja natürlich auch nicht mehr groß damit clean und sonstiges. Sie hat dann einfach so mit sozusagen nur einen Fuß auf Layla zu pinnen, sodass sie sich da nicht hinknien musste. Ja, so ist es. Das war dann okay. So, für das nächste Match setzt... Wie ist denn das eigentlich? Bei Survivor Series ist dann Natalya gegen Layla oder gegen Michelle McCool? Gegen beide. Es ist ein Handicap-Match. Also du hast diese Woche auch wirklich so gar nicht aufgepasst. Das wurde dir jetzt wirklich 10.000 Mal gesagt. Nee, was ist es denn? Es ist ein Handicap-Match. Ah, okay. Ja. Dann gewinnt ja Natalya den Titel jetzt dann doch. So, für das nächste Match setzte sich Good Old JR, Jim Ross, an das Kommentatorenpult. Und Musik und allem drum und dran reingelassen. Das fand ich schon mal super. Wurde sehr bejubelt und man merkte mal wieder, dass an den Ross kommentatorisch niemand rankommt. Also das war wirklich eine ganz andere Klasse. Also dieses eine Match, das war wirklich fantastisch. Fantastisch so von den Kommentatoren und Michael Cole hat sich da die ganze Zeit ziemlich aufgeregt und geschlafen und so. Das war etwas nervig. Ja, Michael Cole hat das Ganze genervt, aber man hat tatsächlich gemerkt, was, wie du das schon gesagt hast, was das doch für ein Qualitätsunterschied ist und es war auch genau bei dem richtigen Match. Ja, ich meinte aber nicht, dass Michael Cole das genervt hat, ich meinte, es hat vielleicht auch den Zuschauer an der einen und anderen Stelle ein bisschen genervt. Vielleicht. Ja, das meine ich. Diese Sprüche da von Michael Cole dazwischen, die fand ich als Zuschauer nervig. Ja. Vor allen Dingen, weil man gemerkt hat, dass Jim Ross halt viel, viel besser ist als Kommentator und dass es viel, viel besser noch dieses Segment einfach gewesen wäre, wenn Michael Cole einfach still geblieben wäre. Und das war dann noch doppelt schlimm im Prinzip. Weil man wusste, das hätte super werden können, aber nur wegen dieses Blödsinns ist es jetzt halt nicht so gut geworden. Ja, es war trotzdem super, aber es hätte noch besser sein können. Es würde mich noch interessieren, wie der Jim Ross selber dazu steht. Ja, da kommt bestimmt nochmal irgendwie jetzt in seinem Blog dann eine Äußerung dazu. Ja, genau so. Ich glaube, der schreibt ja einmal die Woche da auf JR's Barbecue-Blog. Ja, aber ernstzunehmende Meinung wird er wohl nicht äußern dürfen oder können. Och, da spricht er sehr häufig sehr, sehr offen. Also das ist ja einer der Gründe, weshalb er nicht mehr so oft da ist, weil er doch zu häufig da sehr offen spricht. Das gefällt Vince McMahon zwar nicht, aber das ist ihm egal, weil er ist offensichtlich finanziell auch so weit abgesichert, selbst wenn Vince McMahon ihn jetzt rausschmeißen würde, hätte er, denke ich, keine großen Probleme. So, ich suche hier gerade die Seite, aber irgendwie... Barbecue... Was ist denn das für eine Seite von dem? Ich habe die... Das schreibt sie irgendwie als Abkürzung. Ich glaube, das ist irgendwie JRBBQ oder so. Nee, das habe ich gerade versucht, aber es ist Barb und dann das Q. So, jetzt sind wir drauf auf der Seite. Jetzt wollen wir direkt mal gucken. JR's Blog. War ja auch schon lange nicht mehr drauf auf der Seite. Ja, da wirst du auch ganz schön gelesen. Ja, da habe ich nichts gegen. The Rios Upside, MVP's Awesome Promo, SmackDown Thoughts, GR Talks Old School Raw, Pay-Per-Views, Game, ne, ja. Aber da wollen wir doch mal gucken. Müsste sich mal so ein Barbecue von dem GR bestellen. So, dum-da-dum-da-dum. Unterhalte die Leute. Ich muss lesen. Los! Thomas, unterhalte die Leute. Ich habe jetzt gar nichts zu sagen. Ich muss mich hier gerade mal konzentrieren. Ach so. Na, ich kann das jetzt auch hier gerade so schnell nicht finden. Wir machen mal weiter. Ja, das Match war auf jeden Fall zwischen... Was war denn jetzt eigentlich das Match, was er kommentiert hat? Ja, das Match zwischen, ja, das Match, Daniel Bryan besiegte Jack Swagger via Roundhouse Kick. Ein sehr gutes Match auch, man hat sich mehr auf die Kommentatoren konzentriert, aber das Match selber war natürlich auch sehr, sehr gut. Würde ich mir gerne nochmal angucken, hätte ich nichts gegen. Und? Was und? Am Ende des Matches, was passierte dann? Ja, Daniel Bryan besiegte Jack Swagger via Roundhouse Kick. Das habe ich ja gerade schon mal gesagt. Und danach? Ja, was passierte danach? Ich weiß es nicht. Nach dem Match, Ted DiBiase kam heraus und schlug auf Daniel Bryan ein. Danach folgte noch Dream Street und Maryse ließ sich ebenfalls blicken und feierte mit DiBiase die gelungene Attacke. Genau, und DiBiase, der im Segment vorher gesagt hatte, den will ich nicht, ich will den anderen, hat damit gesagt, ich will den US-Gürtel und bei der Survivor Series kommt es zum Titelkampf zwischen Daniel Bryan und Ted DiBiase. Und das könnte, wenn die ein bisschen Zeit kriegen, ein sehr gutes Match werden. So, dann wurde die Pay-Per-View-Card durchgegangen. Da wurde jetzt übrigens ein Traditional Survivor Series Elimination Tag Team Match von SmackDown angekündigt. Ich dachte erst, hä, was habe ich da denn jetzt verpasst? Was wohl war, ich erst hier so zum ersten Mal angekündigt? Ist das eigentlich das Einzige, oder gibt's bei Raw auch sowas? Bei Raw habe ich nichts gesehen. Also nee, bei Raw gibt's sowas nicht, gibt's nur bei SmackDown. Ja, Jim Ross wurde verabschiedet und schlug zum Abschied mit seinem Hut auf den verärgerten Michael Cole ein. Ja, das war sehr lustig. Ja. So, Howard Finkel ging nochmal alle WWE-Legenden, beziehungsweise alle Teilnehmer von Old School Raw jetzt hier durch. Ja, die haben sich so auf der Rampe vorne alle in eine Reihe hingestellt. Das zog sich dann doch ganz schön lange auch hin. Ja. Fand ich jetzt aber nicht so dramatisch. Gibt schlimmeres. Dramatisch nicht, es war halt nur ein bisschen lang. Ja, gut. Wenn du sowieso die ganze Zeit gelesen hast. Ja, die ganze Zeit ja nicht, nur die halbe Zeit. Ach so. Auch genug. So, dann kam Piper's Pit. Und Roddy Piper kündigte John Cena an und meinte dann, hier Cena, wenn du am Sonntag den Way Barrett da dem Titel gibst, dann betrügst du eigentlich all die großen Legenden wie mich selber, da ich ja nie den Titel hatte und ja, es kam sehr, sehr gut rüber, muss man sagen. Also durch dieses eine Segment wurde das Match jetzt nochmal sehr, sehr stark aufgewertet. Thomas, erkläre uns mal, was passiert ist. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Welches Segment soll ich erklären? Ja, Piper's Pit natürlich. Piper's, oh je, das war ein ganz langes Segment, aber das war super. Ja, deshalb darfst du das jetzt ja auch machen. Weil Piper kam am Anfang erstmal ran und so ein bisschen was erklärt. Old School heißt nicht alte Leute, sondern ein Prinzip von Ehre im Prinzip und Kampf um einen Titel. Und dann kam John Cena dazu und dann hat Piper sich bei John Cena beschwert, dass es ganz viele Legenden, so wie Piper selber oder Ricky Steamboat oder Mr. Perfect gab, die nie die Chance hatten, den Heavyweight-Gürtel zu tragen. Und wenn John Cena jetzt einfach so den Gürtel an Wade Barrett geben würde, ohne dass Wade Barrett ihn verliert, dass er damit allen diesen Legenden ins Gesicht spucken würde und er solle ihn nicht ins Gesicht spucken. Das war schon mal ein tolles Promo, was Piper da quasi im Interview abgeliefert hat. John Cena hat dann nur gesagt, ja, er hätte sich da auch drüber Gedanken gemacht und ihm wäre das jetzt auch alles egal, ob er rausgeschmissen wird oder nicht. Er wird aber das Match, so wie es verläuft, einfach sauber als Ringrichter leiten. Er wird keinen den Vorteil geben und er wird nicht einfach so den Gürtel an Wade Barrett geben. Dann kam Wade Barrett dazu und hat gesagt, Moment mal, überleg dir mal genau, was du machst und ich gewinne ja sowieso. Und dann hat er aber endlich auch ein Nexus-T-Shirt dabei gehabt und hat John Cena gezwungen, quasi sein albernes John Cena-Zeug da Merchandise auszuziehen und das Nexus-T-Shirt anzuziehen. Das war auch gut so, aber ein bisschen spät halt. Sah sehr gut aus. War schön. Genau, am Ende kam dann noch Randy Orton dazu, da weiß ich gar nicht mehr genau, ob es ein spezielles Ereignis war und dann wurde es am Ende wurde sehr unübersichtlich. Am Ende hat irgendwie, lass mich mal überlegen, ich glaube Randy Orton hat Wade Barrett den RKO verpasst, wollte ihm auch noch irgendwie einen Punt oder so verpassen, da hat sich John Cena aber dann dazwischen gestellt, dann hat glaube ich John Cena einen RKO abbekommen, das waren dann noch dann, was war dann denn? Dann ist, glaube ich, Wade Barrett von Randy Orton aus dem Ring rausgeschmissen worden. Dann hat er sich irgendwie Cena wieder erholt und hat, glaube ich, den Attitude Adjustment gegen Randy Orton gezeigt. Dann alles ein bisschen zu viel. Und da haben viele auch gesagt, am besten wäre es gewesen, wenn sie das Segment an der Stelle beendet hätten, wo Wade Barrett quasi John Cena gezwungen hat, das Next T-Shirt anzuziehen. Und wenn sie dann so John Cena im Nexus T-Shirt quasi als Schlusssegment gezeigt hätten, als letztes Bild. Bis zum Ende, das war ein bisschen viel durcheinander. Da hätten sie sich ein bisschen was von besser für ein Pay-Per-View aufsparen können. Nee, das finde ich gar nicht. Also das fand ich alles sehr gut. Also es war da schon recht viel, aber fand ich alles sehr okay. War super. Also ich freue mich jetzt wirklich sehr auf dieses Match. Ja, es ist im Wesentlichen auch das einzige Match, was so richtig große Bedeutung hat. Ne? Also viele sagen ja auch, Survivor Series ist im Prinzip wieder so eine One-Match-Card. Obwohl ich ja glaube, dass viele potenziell sehr, sehr gute Kämpfe die auf der Card sind. Ja, aber ja, das dachte ich anfangs auch mit diesem One-Match-Show, aber nachdem ich SmackDown gesehen habe, ist es das nicht mehr unbedingt. Ja, SmackDown habe ich, wie gesagt, nur zur Mitte gesehen. Da waren ja nur die ganze Zeit diese komischen Entführungssegmente und die Survivor-Series-Vorbereitungskämpfe. Ja, war sehr gut, SmackDown. Kann man nichts gegen sagen. Also auf das Elimination-Chamber-Match da... Elimination-Chamber? Ja, da muss man ein bisschen warten, du. Dieses Elimination-Survivor-Series-Match, da freue ich mich gar nicht drüber. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber Dolph Ziggler gegen Kaval finde ich natürlich hochinteressant. Ja, also ich freue mich jetzt mehr auf das Elimination-Match, weil das auch einfach besser vorbereitet wurde. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Ich mag die sowieso sehr gerne, diese Matches. Ja, ich mochte die früher auch, wenn sie nicht jetzt gerade schon, gerade erst bei SmackDown gegen Raw oder Bragging Rights oder wie auch immer sie den Pay-Per-View nennen, das nicht schon alles ausgereizt hätte und das da nicht eher ein bisschen, ja, war nicht so herausragend, fand ich. Ach, so schlimm war das jetzt auch nicht. Und das sind halt auch, außer Ray und Alberto Del Rio sind halt ja auch eher so die viele, viele Mitkader halt dabei. Nicht nur, ist ja auch Big Show zum Beispiel dabei, aber es sind halt auch viele irgendwie so Midcard-Kämpfer nur dabei. Ich freue mich darauf. Ja. Ja, dann das war das Ende von Raw. Jetzt kannst du mal ein bisschen was über SmackDown erzählen. Wie gesagt, das habe ich nur zum Teil gesehen. Ja, wir müssen ja noch auf NXT eingehen. Da hast du doch schon noch gesehen. NXT habe ich gar nichts gesehen, außer dass ich weiß, wer eliminiert worden ist. Oh, da muss ich jetzt gerade einmal auf den Kurzbericht gehen und gucken, was da denn passiert ist eigentlich. Ja, es gab einen Contest. Von dem Skandal hast du das gehört, dass Joey Styles 3 Stunden vor Ausstrahlung der Sendung das Ergebnis getwittert hat und gleichzeitig mit dem Ergebnis auch gesagt hat, dass die Sendung Murks gewesen sei? Ja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich 3 Stunden vorher war. Ich weiß nicht, war das nicht während der Sendung? Weil während der Sendung wurde auch noch erwähnt. Nee, er hatte, also... Das kann sein, dass sie das im Nachgang dann in die Tonspur eingebaut haben, aber... Nee, das passt, das passt nicht. Hab ich gehört, nee, das konnten sie nicht in den Tonspur. Also, liebe Leute, die Sendung ist natürlich nicht live, sondern die wurde vor 3 Stunden aufgezeichnet und so war das Ergebnis. Ja, aber ob das jetzt wirklich... Nee, also in die Tonspur eingefügt haben, können sie nicht, das hätte nicht gepasst. So, auf jeden Fall hat AJ den ersten Contest gewonnen. Da wurden diverse Fragen zum eigenen Pro gestellt. Und Pro, der musste irgendwelche Fragen aufschreiben. Ich habe keine Ahnung von der Wrestling-Geschichte. Nein. Der Pro musste aufschreiben, wie zum Beispiel, jetzt wurde gefragt, das ist auch kompliziert zu erklären, obwohl das eigentlich absolut leicht ist. Es wurde gefragt, wie schätzt du deine Ring-Skills ein? Und dann wurde gesagt, hier Primo ist ja der Pro von AJ, was denkst du, wie AJ ihre Ring-Skills einschätzt? Oder irgendwie so, und dann hat sie das gesagt und Primo hat das zuvor aufgeschrieben und dann gab es da Punkte, wenn das da übereinstimmt und das hat AJ auf jeden Fall gewonnen. Wer war denn überhaupt noch im Rennen? AJ, Aksana, Caitlin... Und Naomi. Und Naomi? Ja. Okay. In Ring-Segment, Naomi stand mit Kali im Rennen. Nee, das lese ich jetzt noch nicht alles vor. Naomi besiegt einfach Caitlin. Einfach am Ende, wer eliminiert worden ist. Das interessiert aber keinen Menschen. Naja, das ist Drop the Drama Favorite Sendung. Lass mal lieber über SmackDown schon. NXT ist jetzt auch mit der Season dann gestorben. Nee, es wird eine 4. Staffel geben. Haben sie angekündigt? Haben sie nicht offiziell angekündigt, aber es gibt starke Gerüchte. Oh je. Aber wieder mit Männern. Nur. passiert was im Hintergrund bei euch. Ja. So, Guldas stellt sich weiterhin gegen Axana und Axana wurde dann auch eliminiert und viel mehr muss man da jetzt auch nicht zu sagen. Man muss es sich angucken. Kriegst du jetzt Essen? Nee, ich krieg jetzt kein Essen, hier sind nur Leute. Bei dir im Zimmer direkt? Nein, im Flur. Und was sind das für Leute? Ja, nichts weiter für Leute. So, SmackDown vom 16. November aus dem Richmond Coliseum in Richmond, Virginia. Hast du jetzt eigentlich schon gesagt, wer eliminiert worden ist? Axana, ja, ich sage hier heute sehr viel und du hörst viel nicht zu. Ich gucke mit einem Auge mir noch so ein paar Kämpfe, die ich noch nicht gesehen habe, von der UFC-Veranstaltung an. Ja, ich merke das schon, das ist schon so ein bisschen Alleinunterhaltung. Aber ab und zu stelle ich da mal eine Frage. Ja, die ich dann vorher schon beantwortet hatte, mehr oder weniger, aber da hattest du nicht auch zugehört. Naja. Man muss mit Wiederholungen arbeiten, damit die Leute sich das auch gut merken können. Naja. Wie in der Schule. Eure Lehrer wiederholen ja auch immer denselben Kram. Na. So, MVP besiegt Drew McIntyre. Der Sturm war ziemlich schlecht, ne? Hast du das gesehen bei Schlag den Rat? Nee, hab ich nicht. Ach so. Felix Sturm hat kein einziges Spiel gewonnen. Jo, dann weiß ich es jetzt auch. Aber der Kandidat hat irgendwie 27 oder 28 zu 0 oder ja, was. Hör mal auf, du da hast zu erzählen, ja. Du. MVP besiegt Drew McIntyre. Ja, Drew McIntyre ist wieder, also wirklich Jobber. Nee, sehe ich gar nicht so. Das ist Quatsch. Hast du eigentlich mal was gehört da von seiner Frau, die dann im Hotel randaliert hat und dann von der WWE rausgeschmissen worden ist? Ja, die nennt sich Tiffany. Die ist entlassen. Es gab da ja diese nette Entlassungswelle, der zum Beispiel ja, auch Lou Gallows. Entlassung nochmal wieder was gesagt worden ist, ob sie doch mal wieder irgendwann dazukommt oder so? Ja, die wurde doch jetzt erst vor ein paar Tagen entlassen, was soll denn da jetzt schon wieder gesagt sein? Wieso vor ein paar Tagen? Das ist doch jetzt schon wieder, weiß ich nicht, ein, zwei Monate her. Nein, die wurde da nicht entlassen. Die wurde da lediglich irgendwie verwarnt oder so. Entlassen wurde die jetzt vor ein paar Tagen mit der Entlassungswelle. Achso, ja, von der Entlassungswelle habe ich nur irgendwie in einem Podcast in der Info gesagt, Entlassungswelle in der WWE, aber ich weiß noch gar nicht, wer betroffen ist. Das erzählt sie mir dann. Ach Gott, oh Gott. Ganz schlimm hier heute. Ja, ich finde mich auch. Da denkt man, man macht mal wieder so eine sachliche Sendung und dann, hast du keine Ahnung von irgendwas. Ja, ich kann ja nicht den ganzen Tag nur Wrestling gucken, weil ich ja jetzt in der vierten Staffel von The Wire bin und das sieht sehr gut aus. Die vierte Staffel ist wieder so gut wie die zweite. Ja, freuen Sie sich. Jack Swagger besiegt Chris Masters via Aufgabe im Enkellock. Ein dreiminütiges Match, sehr schnell geführt, fand ich ziemlich gut, muss ich sagen. Hat diesmal auch der Richtige gewonnen. Das in Köln bei uns hat ja der Masters gewonnen. Hier zum Glück was nicht. Was sehr interessant ist. Also da habe ich mich auch erinnert an deinen Bericht über die Kölner Hausshow. Dachte auch, mal gucken, wie das wird. Oh, das wird eine Aufgabe. Ja. Dolph Ziggler meinte Kaval. Ja, stopp. Real Naked Choke. Ja, Dolph Ziggler kam raus und meinte zu Kaval, dass der doch nichts wäre, dass die Internetfans meinen, dass Kaval was Besonderes wäre und er will jetzt das Gegenteil beweisen. Kaval besiegt danach aber Dolph Ziggler und Kaval meinte danach, er hätte hier NXT gewonnen und deshalb da war ja noch ein Championship-Match seiner Wahl wählen und anstatt da irgendwie so einen großen Titel zu nehmen, wählt er jetzt den IC-Titel und wird dann ein Match gegen Dolph Ziggler beim Pay-Per-View haben. Also wie sie ihn dargestellt haben, nachdem das der erste Sieg bei SmackDown war, das war schon ziemlich gut, wie er da gefeiert hat und dann sich auf den Tisch noch von den Kommentatoren dargestellt hat und sein Promo da mit der Herausforderung gesagt hat, was ja klar ist, die WWE hat ja Probleme irgendwie mit Kaval, sie wissen ja nicht, was sie mit ihm machen wollen, weil der zu klein ist für Vince McMahon und sie haben aber jetzt halt noch das Problem mit NXT, dass er da halt das mit dem Titel gewonnen hat und da sie aber nicht wollen, dass er dann einen Heavyweight-Champion herausfordert, haben sie jetzt, denke ich, sich so diese Lösung gedacht und ich befürchte ja, dass er dann halt einfach eindeutig seinen Titelkampf dagegen Dolph Ziggler verliert und dass er dann halt sozusagen mit diesem NXT-Gimmick von dem Titelkampf da einfach mit ihm dann durch sind. Was schade. Na, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich besser als irgendein World-Title-Match, weil das wäre für Kaval nur nicht so gut. Nee, das glauben sie vor allen Dingen nicht, dass sie damit Pay-Per-Views verkaufen können und dementsprechend ist das wahrscheinlich schon richtig. Also wie sie es so eingeleitet hat, dieses Segment fand ich relativ gut. Von der Logik her ist es natürlich seltsam, ne? Weil wenn du schon die gewinnen kannst, dann gehst du doch eigentlich nach dem größten Gürtel, den du kriegen kannst. Ja, Kaval ist aber wahrscheinlich jemand, der sich gut einschätzen kann und der weiß, nee, gegen diese großen Leute habe ich wohl nicht viel Chance. Edge ist ja nun auch nicht so ein Riese, muss man sagen. Wenn Edge jetzt gegen Kane gewinnt, was hoffentlich passiert, dann Edge gegen Kaval halte ich durchaus für einen realistischen Kampf. Ja. Aber WWE möchte das halt nicht. Nee, kannst du nichts machen. Cody Rhodes gegen Kofi Kingston, ja auch sehr gut. Kofi Kingston hat ihn dann direkt am Anfang des Matches. Hast du das noch gesehen, Thomas? Nee. War das Match, wo dann Schluss war. Ich habe jetzt Kaval gesehen und dann war erstmal Schicht im Schacht. Ich habe bei Cody Rhodes noch irgendwas gesehen, das... Ja, Kofi Kingston hat den Cody so ins Gesicht geschlagen und das mag der feine Herr Rhodes ja so gar nicht, wenn er da ins Gesicht geschlagen wird, mit seinen ganzen Make-up-Pflegezeugs und was auch immer, und hat sich da dann erstmal ganz stark gegen aufgeregt und hat die Ringtreppe da weggeschleudert und den Kommentatorentisch ein bisschen demoliert. Erinnerte mich so ein bisschen an das frühere Gimmick von Luke Gallows, wo dann immer die Ringglocke betätigt wurde und der dann da völlig losging. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen neues Gimmick ist, ob man das noch öfters sieht. Aber auf jeden Fall sehr wütend und ging sehr wütend ins Match. Schöne Gesichter. Also ist ja nicht so, dass er ja verrückt ist oder so, sondern er ist dann einfach wütend. Ja. Cody Rhodes besiegt dann auf jeden Fall Kofi Kingston via Crossroads. Was auch ein überraschendes Ende ist. Also das Ende habe ich nicht gesehen. Da hätte ich jetzt eher auf Kofi Kingston getippt. Mhm. Divas Tag Team Match. Lay Cool besiegen Kelly und Natalia. Oh, das wundert mich. Ganz schnell, ganz einfach, ohne Probleme. Bisher hat ja immer in den TV-Shows Natalia dann gewonnen. Das wundert mich. Weißt du noch, wer den Pin da gegen wen gezeigt hat? Leider gelang es, Natalia zu pinnen. Oh, das ist interessant. Ja, ich denke, da hat sich einfach niemand Gedanken drum gemacht. Das deutet ja viel darauf hin, dass dann Natalia den Titel gewinnt vom Pay-Per-View. Na, die kann die ja nur behalten. Sie kann den Titel ja nicht gewinnen. Sie hat ihn ja schon. Natalia? Du hast gerade Layla gesagt. Achso, nee, ich meinte Natalia. Ja. Also es deutet dann viel darauf hin, dass sie dann doch den Titel gewinnt. So, an der Stelle gab es das Finale von diesem Backstage-Bonus mit Edge und Paul Bearer. Da sollten wir jetzt auch mal drauf eingehen. Ja, man hat zwischen diesen ganzen Matches immer wieder Backstage-Promos mit Kane, Edge und Paul Bearer gesehen. Ansonsten eigentlich auch gar nichts an Promos. War auf jeden Fall sehr gut. Edge hatte da so einen Raum gefunden, Backstage irgendwo in der Arena oder wo auch immer. Er meinte auf jeden Fall, da findet niemand den, und gefesselt im Rollstuhl saß Paul Bearer, wie schon letzte Woche, Ende SmackDown. Und hat da also Mind Games mit Paul Bearer, beziehungsweise dann mit Kane natürlich, für das Match am Sonntag gespielt. Hat da was von Pizza Hut hat er so ein Rennen mit ihm gespielt, also ein Rollstuhlrennen. Hatte er bestellt, ich meine, Pizza Hut meinte er gesagt zu haben. Glaube ich, ist aber auch egal, auf jeden Fall hat er dem Bearer da Essen drüber gekippt und ihn mit Essen vollgekleht, dann hatte er so einen Ball. Das habe ich nicht gesehen. Das mit dem Ball habe ich gesehen und das fand ich, da könnte ich was zu sagen. Ja, da, das weiß ich wohl, da denke ich wohl das Gleiche. Das kannst du dann auch gerne sagen. Was denkst du denn dazu? Das mit dem Essen klingt auch so, als wenn das dazu passt. Na, das mit dem Essen fand ich nicht so dramatisch, aber das mit diesem Ball voll gegen diesen Kopf, also zum einen, ich weiß nicht, Bearer ist ja gesundheitlich nicht so 1A. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt schlimm dafür gesundheitliche Zwecke ist, aber auf jeden Fall, man verbietet jetzt ja auch Stuhlschläge direkt gegen den Kopf. Ich weiß nicht, ob das da jetzt so sinnvoll ist, da so einen Ball wirklich mit voller Wucht gegen den Kopf von jemandem zu werfen. Das sah auf jeden Fall nicht schön aus. Noch im Magen geworfen, das sah auch, ja, genau. Das auch, wenn er ein bisschen dicker ist. Nee, das, was ich eigentlich dazu sagen will, ist, ich fand das ungeschickt. Ich hätte die Segmente gut gefunden, wenn sozusagen Edge noch in der Heel-Rolle gewesen wäre. Weil man hat das auch so ein bisschen bei den Publikumsreaktionen rausgehört. Es ist an sich sowas, weil der Paul Bearer, das ist zwar jetzt ein Bösewicht, aber dadurch, dass er da quasi so wehrlos dann und gefesselt auf diesem Rollstuhl war, war das, je länger diese Segmente dauern, war das halt typischerweise eher was, was ein Bösewicht macht. Halt irgendwie jemand, der sich nicht verteidigen kann, auf dem Rollstuhl da zu quälen, ist halt eher etwas, was jemand macht, der Heel ist. Deshalb hätten diese Segmente super gepasst, wenn Edge in der Heel-Rolle Edge gewesen wäre. Aber so als Babyface fand ich das eigentlich schlecht gebuckt. Ja, also ich muss sagen, mir haben diese Backstage-Segmente insgesamt alle sehr, sehr gut gefallen. Ja, du findest das wahrscheinlich schön, Rollstuhl gefesselte Leute einfach mal so aus Spaß gekriegt werden. Nein, aber es war so ein bisschen... Wahrscheinlich zu Hause auch. Nein, aber es war so ein bisschen was anderes als diese ganze PG-Zeus. War sehr schön, mal wieder sowas zu sehen. Nur das mit dem Ball fand ich sehr bedenklich. Aber ja, aber es war halt unlogisch, ne? Weil das halt Sachen sind, die Bösewichte machen. Nee, weiß ich nicht. Das ist einfach so der Charakter von Edge. So ein bisschen dieses Chancen ergreifen und so ein bisschen dieses Verrückte. Das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Und das mit Chancen ergreifen, damit zu tun, jemanden, der wehrlos ist und im Rollstuhl sitzt, zu quälen. Er hat Mind Games mit Kane gespielt. Also. Ne, fand ich sehr gut. Nur das mit dem Ball fand ich halt etwas bedenklich, mit dem Kopf und so, aber... ja, und das Finale war dann war als... Sehr, also von der Logik her war es für mich sehr TNA-haft. Ach, was. Ja, und am Ende hat Edge den Paul Bearer dann in so ein Auto, eine Limousine war es nun nicht gerade, ein Auto gestellt mit offener Tür. Kane hat den dann gefunden, Edge ist auf Autodach und ist gegen den Kane gesprungen und hat den attackiert und ist dann mit dem Auto weggefahren. Mhm. Bis Sonntag. Das hab ich nicht gesehen. Fand ich auch ganz nett. Ja, kann ich nichts zu sagen. So, dann besiegt Big Show Tyler Rex ganz klar nach einem Chokeslam. Für mich zu klar, hier wurde Tyler Rex fast schon ein bisschen ängstlich und zurückhaltend dargestellt. Das passt ihm so gar nicht zu dem Charakter. Ja, fast schon Tyler so ein bisschen Jobber-Match. Muss ich sagen. Was? Von dem Tyler Rex habe ich noch nicht viel gesehen. Tja. Also der ist ja auch, soweit ich das weiß, in keine richtige Storyline so involviert. Der taucht halt jetzt auf, der war bei Bragging Rights, taucht jetzt auch wieder beim Pay-Per-View in so einem Team-Match auf. Aber irgendwie, dass der jetzt eine Fehde gegen spezielle Personen hat, weiß ich gar nicht. Ist das schon? Weiß ich nicht. Mir gefällt er aber eigentlich ganz gut so von dem Charakter. So, Rey Mysterio besiegt Alberto Del Rio durch die Q, denn... Also das Match, das ging nur ein paar Minuten, was vielleicht auch ganz gut gebuckt war, denn dann kamen alle Mitglieder von Team Mysterio raus und haben geholfen und, erst kamen alle Mitglieder von dem Alberto Del Rio Team und haben eingegriffen, Ray attackiert, dann kamen noch alle Mitglieder von dem Rey Mysterio Team dazu und dann kam Teddy Long dazu und meinte, für den Main Event gibt es jetzt eine Survivor Series Preview Battle Royale mit allen 10 Teilnehmern von diesem Survivor Series Elimination, Traditional Elimination Match. Und das hat das Team von Rey Mysterio gewonnen. Der war am Ende zuletzt noch mit The Big Show im Ring. Okay. Ja, so war das. Ja, klingt jetzt nicht so herausragend. War eine sehr gute Smackdown. Hat mir genau, also diese Woche haben mir eigentlich alle Sendungen sehr gut gefallen. Und ich weiß gar nicht genau, ob ich Smackdown jetzt unbedingt schlechter als Raw fand. Vielleicht sogar Ticken besser. Ja, Raw war zwar sehr gut, aber ein bisschen lang teilweise. Und zum Teil haben die Sachen zu sehr, zu scherzhaft dargestellt und nicht ernsthaft genug. So nach dem Motto, ja, das ist ja alles nur Wrestling und ist ja alles nur Show und das ist sowieso alles abgemacht und das darfst du natürlich in so einer Wrestling-Show nicht machen. Genau, das fand ich jetzt wieder nicht so schlimm. Du kannst es ja nicht ernst nehmen. Da fand ich zum Beispiel diese komische Roulette-Raw 3-Stunden-Sendung schon schlimmer, die es mal gab. Nö, nee, das fand ich alles ganz gut, aber SmackDown vielleicht sogar noch ein Ding besser, Bro, war teilweise ein bisschen zu lang. Ja. Wann ist denn eigentlich die 3 Stunden King of the Ring? Ist das dann schon übernächste Woche? Kann sein, weiß ich nicht genau. Also da bin ich mal deutlich stärker gespannt drauf, weil da bin ich mal gespannt, ob sie versuchen mit King of the Ring nochmal irgendwie jemanden ganz neu nach oben zu pushen, oder? Ich habe das Gefühl, die wird deutlichst nicht so gut wie Old School Raw. Ja, ich glaube, wir werden da also 2- bis 3-minütige Matches sehen und ganz viel Backstage-Zeug, was niemanden interessiert und sowas und ganz viel Comedy. Ich hoffe nicht. Ich muss mich gerade übrigens nochmal hier verbessern zu dem Josh Woodward Store von mit den CDs. Die kosten in Wirklichkeit 200 Euro das Stück. Ja, genau, das wollte ich natürlich sagen. Nein, also wenn man außerhalb der United States wohnt und das ist ja so, hat man $6 Versandkosten und dafür... Also das kann jeder. Das Album, da kann man sich seinen eigenen Preis machen. Das kann man bis zu $20 kann man bezahlen und der niedrigste Preis liegt bei $3. Mhm. Und das eine Album, und zwar das Album, wo auch unser Song hier von ist, kann man auch bei Amazon downloaden. Als MP3? Ja, genau. Das kostet bei Amazon? 8,99 €. Ist allerdings... Alba, das ist ja albern, dass du das für umsonst auf seiner Webseite runterladen kannst und bei Amazon für einen Download 9 Euro bezahlst. auch ein schlechtes Geschäft. Nö. Alles gut. Für ihn ein gutes Geschäft. Ist Ruhe eingekehrt. So, ich glaube, dann können wir jetzt... Nee, wir wollten noch Gerüchte besprechen. Ich muss erstmal die Gerüchte raussuchen. Ja, sag mal die Gerüchte. Ich bin ja, du merkst das ja, diese Woche nicht so richtig auf dem laufenden aktuellen Stand. Ja, ich muss sie erstmal raussuchen. Ich habe die alle bei Mutzeug gelesen, aber ich sehe, die sind hier von der Vorderseite schon wieder alle verschwunden. Dann muss ich die jetzt erstmal suchen. Sag mir mal was zur Entlassungswelle. Vielleicht kannst du mir mal ein paar Namen geben. Ja, da muss ich hier auch wieder erst suchen. Ich auch nicht alles auswendig. So, Wrestling Revolution hat auf jeden Fall die Entlassungswelle hier ganz vorne gehabt. Das habe ich gesehen. Da kann ich also nochmal gucken gehen. Auswendig kann ich die ganzen Namen natürlich nicht. Jetzt ist die Seite wieder verschwunden. WrestlingRevolution.de. So. Dann hätten wir die Entlassungswelle. Es sind circa 6 Superstars entlassen. So, es sind entlassen. Tiffany, habe ich ja schon gesagt. Ja, da dachte ich, die wäre vorher schon, aber dann hast du, wie du gesagt hast, dann ist sie vorher verwarnt worden. Ja, oder suspendiert oder irgendwie sowas, weiß ich auch nicht genau. So, dann ist Jillian Hall weg. Die will aber jetzt ja noch irgendwie Backstage arbeiten, beziehungsweise jüngere Talente trainieren oder irgendwie sowas. Wer? Jillian Hall. Jillian Hall, ich hatte den Namen nicht verstanden. Ja, die habe ich auch seit Monaten nicht mehr gesehen. Nö. Und die will Backstage noch was arbeiten. Ja, die will jüngere Talente trainieren. Oh je. Ja, das dachte ich dann auch. Wenn die jetzt noch anfängt, los zu trainieren, dann wird das ja noch schlechter. Ja, das dachte ich auch. Heidewitzka. Caitlin Croft. Ach, das wusste ich gar nicht, dass der auch noch da ist. Aber dann ist wahrscheinlich der andere aus dem Tag Team auch weg, wa? Nee, habe ich hier jetzt nicht so stehen. Den gibt's dann wohl noch. Ach, das ist ja auch interessant. Ja. Vince Archer. Das war doch er, denn die waren doch zum Schluss zusammen im Tag Team, oder? Vince Archer und Caitlin Croft. Nee, das war jemand anderes. Das war. Stimmt, Caitlin Croft hatte jemanden, das war. Dude Busters. Ne? Ja, genau. Vince Archer war mit. Nicht mit Zack Ryder zusammen. Mit wem war das denn? Ich werde das waren mal. Waren die beiden das doch? Nein. Sicher? Ja. Ich werde das mal googeln. Google weiß alles, hoffentlich. Das glaube ich nicht. Doch, klar. Bei Wikipedia steht sowas bestimmt. So. Mit Kurt Hawkins. Ja, aber das hatte sich das nicht irgendwie zum Schluss nochmal geändert? Nee, Quatsch. Da träumst du von. Ja, ich kann nicht sagen, dass mich das Sex-Team jetzt in der einen oder anderen Kombination besonders interessiert. Von daher, träumen kann da nicht die Rede sein. Man weiß es nicht. So, der ist auf jeden Fall auch entlassen. Der wollte sich ja mal mit Kurt Hawkins diesen, nach 30 Tagen, innerhalb von 30 Tagen einen Vertrag erkämpfen. Ja, hat er wohl nicht geschafft. Hat er wohl nicht geschafft? Nee. So, ebenfalls entlassen. Man dachte, JTG wird früher entlassen, aber es hat Chad Gaspard getroffen. Ach, den größeren von den beiden, ne? Das ist ja interessant, aber der war natürlich auch vom Wrestling her noch mal ein deutliches Stück schlechter. Ja. Und das finde ich mit am schadesten. Gibt's das Wort? Am bedauerlichsten, kannst du sagen. Am schadesten gibt es nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Luke Gallows. Ja, ist aber auch nicht so überraschend. Muss ich aber auch sagen, finde ich auch ein bisschen schade, weil ich finde, er ist ein bisschen unterbewertet. Ja, fand ich auch immer ganz gut. Also ich finde, für jemanden in seiner Größe ist er eigentlich ein recht guter Kämpfer. Und die Promos sind solide, nicht herausragend, aber solide. Ja, genau. Und dann wurde noch irgendein Referee gefeuert. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Also ich habe das mal gegoogelt. Also ich habe den wohl schon mal gesehen. Ich bin dann am Überlegen, ob wir den in Köln auch gesehen haben, aber ich glaube nicht. Okay, auf jeden Fall noch irgendein Referee. Diesmal, die machen ja jedes Jahr. Ich glaube, das ist jedes Jahr so auch um diese Zeit, ne? Diese Entlassungswelle, um Kosten zu sparen, sind jetzt aber keine dramatischen Namen. Also nee, bei geht. Jedem von denen hätte man, vielleicht mit Ausnahme von Luke Gallows, hätte man durchaus sich das denken können. Ja, ist aber schade. So, dann haben wir hier noch ein paar News. Dass zum Beispiel JTG auch, der ist für mich auch so ein Entlassungskandidat, weil mit dem machen sie ja auch nichts. Ja, Chavo kann auch gerne weg. Werden sie aber auch nicht machen. Nee, das geht ja nicht. Sie brauchen den Adler. Ach ja. Das kann ja auch sonst niemand anderes machen. Nein, der Adler ist fest verbrieft mit Ciao. Ja, dann muss man natürlich doch teuer Geld bezahlen. So, dann ist das TLC-Poster aufgetaucht für den Tables Letters Shares Pay-Per-View. Und wer ist da auf dem Cover? Da sieht man gerade Rey Mysterio, wie der einen Moonsault ausführt. Und das ist sehr schön gemacht, das Poster. Das hat man so noch nie gesehen. Das TLC-Logo wurde per Hand gezeichnet. Beziehungsweise, ob es per Hand gezeichnet ist, weiß ich nicht. Aber es sieht aus wie mit Bleistift gemalt. Dann sieht man oben links einen WWE-Ring mit den Ringtreppen. Dann sieht man da noch eine Leiter. Und Rey führt den Moonsault auf einen Tisch aus. Und auf diesem Tisch liegt eine Person. Ist so eine Dingensfigur. Wie die Leute malen, die nicht allzu gut zeichnen können. So eine Strichfigur. Nicht identifizierbar. Keine genaue Person. Okay. Und Rey hat aber bei dem Moonsault natürlich auch nicht irgendwie einen Hebel umgeschnallt. Nein. So dass man daraus nicht ableiten könnte, er gewinnt jetzt dann irgendwie vorher einen Hebel. Nein. Gut. So, Spoiler gibt es dann noch ein paar. Aktuell plant man innerhalb der Company einige Rückmatches für den Dezember Pay-Per-View, also für TLC. So sollen Edge und Kane in einem Shares-Match aufeinandertreffen. Bei diesem Rückmatch soll es offenbar erneut um den World Heavyweight Title gehen. Oh ja. Shares-Match. Wenn wir das nun wirklich bräuchten. So, auch Randy Orton gegen Wade Barrett in einem Titelmatch ist geplant. Ob es bei diesem Rückmatch um den WWE Champion geht, bleibt abzuwarten, denn man plant ebenfalls The Miz demnächst seinen Koffer eincashen zu lassen. Ob bei einem Pay-Per-View, ob bei einem Pay-Per-View oder bei einer Raw-Show ist bisher nicht bekannt. Auch John Cena soll möglicherweise bei Nexus bleiben und vielleicht doch noch Heel turnen. Insider sprechen hier bereits von einem historischen Moment bei Survivor Series. Mhm. Also sag mir doch mal die Reihenfolge. Wie ist denn das Survivor Series, TLC und was ist dann als nächstes? Kommt da noch was oder ist dann schon Royal Rumble? Das können wir ganz schnell abchecken auf wwe.com. Also Breaking Point, dieser Submission Paper, der wurde ja, glaube ich, wieder, ja, der wurde entfernt, den gibt's ja jetzt schon gar nicht mehr. Wwe.com, eine Seite, die ich auch... Du bist auch schon in Weihnachtsstimmung, ne? Bin ich das ganze Jahr über, klar. Das ist immer gut. Wwe.com ist auch eine Seite, die ich sehr stark meide. Pay-Per-Views, ja, es kommt WWE TLC am 19.12. und dann kommen am 30. Januar schon der Royal Rumble und dann No Way Out. Aber dazwischen kommt nichts mehr. Nein. Was ja interessant ist, weil ich habe also es gibt ja ganz unterschiedliche Gerüchte. Es gab wohl in der WWE auch mal irgendwie Planung, dass Randy Orton jetzt seinen Titel gegen Wade Barrett verliert und dann Wade Barrett gegen John Cena seinen Titel beim Royal Rumble verliert. Gleichzeitig Randy Orton den Rumble gewinnt und dann John Cena gegen Orton bei WrestleMania. So, wo du schon beim Royal Rumble bist, da kommt das nächste Gerücht. Mhm. Ebenfalls ist eine Veränderung des Royal Rumble Matches scheinbar in Planung. Es ist von einer überraschenden Wendung die Rede, welche möglicherweise auch Änderungen der Matchform beinhalten könnte. Natürlich könnte es sich auch um eine Sache handeln, die es bisher noch nicht gegeben hat. Oh, ich hoffe nicht, dass sie den Match ändern. Nee, das wäre auch sehr schade. Das wäre genauso bekloppt wie all diese Gimmick-Pay-Per-Views, aber WWE würde ich das sogar zutrauen. Also das finde ich nicht gut. Ja. Das finde ich sehr, sehr ärgerlich sogar. So, und der kanadische Sportkanal The Score will erfahren haben, dass es eine vierte Staffel von NXT geben wird. Bereits Anfang Dezember soll sie beginnen und wieder komplett männliche Talente antreten lassen. Weitere Informationen sind bisher nicht bekannt. Juhu! Ja, muss ich nicht haben. Läuft ja eh nur noch im Internet. Ja, für die Amerikaner. Du kannst das natürlich noch auf Sky gucken. Ich guck das nicht auf Sky. Ja, also ich verfolge das natürlich. Also ich muss sagen, beste NXT-Staffel bisher. Ganz ehrlich. Also ich hab's aufgegeben jetzt. Also ich fand's eine Zeit lang fand ich super. Aber irgendwie hat sich jetzt bei mir eine gewisse Müdigkeit diesbezüglich eingestellt. Vielleicht, wenn ich jetzt zwei, drei Wochen wirklich ganz Pause mache, gar nicht gucke. Ja, dann ist die Staffel schon vorbei, du. Dann brauchst du nicht mehr wieder anfangen, du. Ja, dann ist ja auch gut, dann habe ich wenigstens die Zeit gespart. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt The Wire ganz gerne gucke und das sind ja mal einstündige Folgen, fehlt dann auch ein bisschen die Zeit dafür, das auch zu gucken. Und dann gucke ich mir halt lieber Raw an und Raw war ja diese Woche auch ein bisschen länger als sonst. Ja. Diese Woche war wrestling-technisch sehr gut. Alle drei Sendungen, Raw, NXT und SmackDown, die ich gesehen habe, waren alle sehr gut. Alles zu empfehlen. So, dann... Die alte zweite Ausgabe mit den Halbfinals hat mir auch sehr gut gefallen. Aha. So, dann wollen wir mal Survivor Series tippen und da muss ich hier erstmal eine Card finden. Das ist auch immer eine schwierige Sache. Während du nach der Card suchst, kann ich ja kurz sagen, gestern war die UFC 123. Dort gab es zwei Hauptkämpfe, zwei wichtige große Kämpfe. Und zwar war der Co-Main-Event BJ Penn gegen Matt Hughes das dritte Aufeinandertreffen. Den ersten Kampf hatte vor vielen Jahren BJ Penn gewonnen. Den zweiten Kampf, das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, hatte Matt Hughes gewonnen. Und jetzt das dritte Aufeinandertreffen fand gestern Abend statt in Auburn Hills in Michigan. Und da hat, Überraschung, nach wenigen Sekunden BJ Penn durch K.O. oder technischen K.O. gegen Matt Hughes gewonnen. Da hat so keiner mit gerechnet. Was sagst du dazu, Mirko? Nicht viel. Wie nicht viel? Nicht viel. Ja, das ist ja ein Ding. Und in dem Hauptkampf des Abends hat Rampage Jackson durch Split Decision gegen Lyoto Machida gewonnen. Das war ein langweiliger Kampf. Mhm. Der erste Kampf war interessant. So, wir haben noch zwei Entlassungen vergessen. Ich habe hier gerade den Namen von dem Ref gefunden und wir haben natürlich noch ein anderes wichtiges Talent vergessen. Also einmal der Name von dem Ref ist Aaron Mahoney. Sagte mir jetzt so nichts, musste ich erstmal nach einem Bild googeln. Ja, hat man schon mal gesehen. Doch, vom Namen her auch nicht. Und, das haben wir natürlich vergessen, das ist wahrscheinlich sogar der wichtigste, Big Dick Johnson ist entlassen. Nee. Ja. Nee. Ja. Das gibt's ja nicht. Der ist doch auch Schreiberling, oder? Ja, ich glaube schon, ne? Ist ja komisch. Dann haben sie einen sozusagen Backstage-Mensch gekündigt. Ja, ein Mitglied des Kreativteams. Interessant. So, weitere Gerüchte? Weitere Gerüchte nicht. Ich habe jetzt die Card hier. Nicht gut, wenn ich. Achso, ja, wir wollten ja jetzt tippen. Ich finde es nicht gut, wenn das Royal Rumble-Match verändert werden würde. Nee, ich auch nicht. Der Big Dick Johnson hat sich da wahrscheinlich gegen ausgesprochen und deshalb wurde der gefeuert. Höchstwahrscheinlich. So, wir beginnen ganz oben mit dem WWE Championship Free or Fire Match. Special Guest Referee ist John Cena. Sag nur mal ganz kurz, wie viele Matches insgesamt auf der Karte sind. Ich habe gerade schon beim Rüberkopieren gemerkt, es sind sehr viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Matches. Und ein Team-Match darunter. Das ist schon bedenklich. Das wird bedeuten, dass die beiden Matches, auf die ich mich am meisten freue, nicht die Zeit bekommen, die ich denen wünschen würde. Auf welche beiden Matches freust du dich denn am meisten? Also früher bei WCW, bei den WCW Pay-Per-Views wären das quasi die Cruiserweight-Matches gewesen. Ich glaube, technisch das meiste Potenzial liegt bei Daniel Bryan gegen Ted DiBiase und bei Cabal gegen Dolph Ziggler. Aber wenn die nur so 7 Minuten oder so bekommen, dann ist natürlich dann nur eingeschränkt. Nee, also ich freue mich am meisten auf den Main Event, wie sich das gehört. Da bin ich sehr gespannt. WWE Championship Free or Fire Match. Special Guest Referee ist John Cena. Warte, wir müssen erstmal gucken, von wo kommt Survivor Series eigentlich. Habe ich ganz vergessen. Aus dem American Airlines Arena. Aus der American Airlines Arena in Miami, Florida. Sehr interessant. Florida. Da war WrestleMania 24. So, jetzt kommen wir zu dem Match. WWE Championship Match Free or Fire. Special Guest Referee ist John Cena. Weder Aussehen noch Disqualifikation ist möglich. Randy Orton, der aktuelle Champion, trifft auf Wade Barrett. Sollte der Titel nicht wechseln, wird John Cena entlassen. Kommt es zum Titelwechsel, ist John Cena nicht mehr Mitglied von The Nexus und du darfst anfangen zu tippen. Wade Barrett gewinnt den Titel. Ja, tippe ich auch drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Cena irgendwie verschwindet von. Selbst für ein paar Monate oder so kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaube ich auch nicht. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, und da es keine DQ und keinen Countout gibt, muss ja Wade Barrett auch wirklich gewinnen. Da tippe ich auf Sieg von Wade Barrett. Das könnte. Was du schon in den Gerüchten angedeutet hattest, ist, dass es zu einem Heel-Turn von John Cena kommt. Ja, das ist dann ja bei einem Sieg von Wade Barrett sehr gut John möglich. Cena ihm wirklich hilft und Wade Barrett quasi nur durch die Mithilfe von John Cena die Titel gewinnt und er dann auch sich gegen das Publikum wendet und ja quasi trotzdem ganz offiziell quasi Nexus beitritt, ganz freiwillig und ja, Bösewicht wird. Ja, so, das World Heavyweight Championship Match zwischen Champion Kane und Edge, auf das ich mich seit diesen sehr guten Szenen bei SmackDown durch die ganze Sendung hindurch auch sehr freue. Ich bin mal gespannt, was mit Paul Bearer passiert, denn den hat Edge ja jetzt noch in seiner Obhut da im Auto weggefahren. Da wird es dann wohl auch noch einige Sachen geben und irgendwo bei SmackDown wurde von Edge auch erwähnt, er hätte einen Plan für Survivor Series. Mal sehen, was da dann wohl noch kommt. Ich tippe und hoffe auf... tippe ich auf Edge? Ich weiß nicht. Es ist so eine Sache, wenn man den Undertaker zurückbringt. Man muss das ja jetzt irgendwie überbrücken. Ich tippe mal auf Edge und dann wird Kane früher noch den Titel zurückbekommen, wenn Undertaker bis zu WrestleMania noch wieder da ist. Ja, was wohl fraglich ist. Aber ich tippe auch auf Edge, weil ich mir wünsche, dass Edge Champion wird, weil ich finde, Kane, das reicht jetzt. Also ja. Kane, so... diese ganzen Promos... Das war ganz gut und die Storylines war auch ganz gut, aber die Matches selber, ich muss Kane nicht immer im Main Event sehen, weil die Matches sind halt auch eher schlecht. Ja, die Promos von Kane, die sind so langsam auch etwas langatmig geworden. Die waren am Anfang, hat man die sehr gelobt und die sind dann doch nach einer Zeit immer recht gleich. Ja. So, dann kommt das Divas Championship 2-on-1 Handicap Match. Laycool trifft auf Natalya und Natalya ist Champion. Seit wann ist Natalya Champion? Ja, hast du vorhin schon gesagt. Ich habe vorhin gemeint, Laycool wäre ein Champion, aber... Ja, dachte ich auch. Natalya ist doch nicht Champion. So, da muss ich jetzt ja nochmal nachgucken hier. Da hat Wrestling Revolution wahrscheinlich mal wieder einen Fehler gemacht. Da muss ich doch nochmal auf diese www.com-Seite gehen. Ja, vielleicht finde ich das auch bei Moonsault. Was bei Moonsault immer sehr schrecklich ist, dass man die Karten nirgendwo komplett findet. Moonsault ist für mich generell ein bisschen unübersichtlich, aber ist vielleicht für jüngere Leute gemacht. Na, also unübersichtlich finde ich das jetzt auch nicht so toll. Muss ich doch wohl auf www.com gehen. Wieso gehst du nicht einfach auf Wikipedia? Hahaha. Ha, ha. Das würde wahrscheinlich schneller gehen, aber das tue ich jetzt nicht. Die www.com-Seite ist auch noch so eine langsame Seite. Ich könnte auch auf Power Wrestling gehen, die haben das bestimmt auch. Das mache ich mal. Powerwrestling.de. Oder geht's auf PW Torch? Ja, da weiß ich nicht, ob die die Cards haben. Das mache ich jetzt aber auch mal. Ich öffne hier jetzt mal alle Fenster. Pro. Ach nee, das wird hier gar nicht so geschrieben. PW Torch. .com. Welche Seite ist am schnellsten? Pro Wrestling Torch. So, updated Final Pay-Per-View Lineup. Ah, sehr schön. Ach, das Pay-Per-View-Poster ist ja sehr schön. Das wusste ich ja noch gar nicht, dass das so gut ist. Ob das mal offiziell ist. Das sehen wir gerade zum ersten Mal. So. Laycool sind Divas Champions. Unified Divas Champions, Laycool vs. Natalya für die Unified Divas Title. Ja, hatte Wrestling Revolution wieder einen Fehler. Das muss ja natürlich hier so direkt verbessert werden. Wrestling Revolution hat sehr viele Fehler. Die haben auch sehr viele Tippfehler und viele Kommas nicht gesetzt und so. Ja, musst du mal nicht so oft auf die Seite gehen, ne? Nee, mach ich auch eigentlich nicht. Habe ich heute zum ersten Mal seit vielen Monaten. So, ich habe gerade zuerst getippt, dann darfst du jetzt mal anfangen mit tippen. Ich tippe darauf, dass Natalya den Titel gewinnt. Ich glaube, mit Laycool ist so langsam dann auch mal gut. Ich hoffe auch. Finde ich. Und dann können sich die beiden von Laycool bei diesem Match zerstreiten und dann eine kleine Fehde untereinander machen. Ja. Hoffentlich hat man diese Mikros da so, damit man hört, was sie beim Match so machen. Das wäre sehr toll. Ja, super. Survivor Series Elimination Tag Team Match. Team Mysterio, das sind Rey Mysterio, MVP, The Big Show, Chris Masters und Kofi Kingston treffen auf Team Del Rio, das ist Alberto Del Rio, Jack Swagger, Drew McIntyre, Tyler Rex und Dashing Cody Rhodes. Oh, ich darf hier anfangen. Bei SmackDown, bei der Battle Royale hat Team Rey Mysterio gewonnen, deshalb hoffe ich, dass man hier Team Del Rio gewinnen lässt und auch mal auf das PG und Faces und Rey Mysterio muss gewinnen verzichtet. Und nicht sowas macht wie bei Bragging Rights. Ja, ich würde das auch tippen. Also in dem Fall, bei dem Match würde ich auch sagen, Del Rio müsste mal wieder ein größeres Match vom Pay-Per-View dann auch gewinnen. Und ich glaube, das passiert auch. Okay. So, WWE Tag Team Championship Match, das wird der Wahnsinn. Justin Gabriel und Heath Slater verteidigen ihre Titel gegen Santino Marella und Wladimir Kozlov. Das ist sehr anspruchsvoll zu tippen. Ja, das gewinnen Nexus in, weiß ich nicht, 3 Minuten oder so. Ich tippe auf Nexus, ich tippe aber nicht auf 3 Minuten. Ich glaube, das geht noch einen Ticken länger. Oder einen Ticken kürzer, eins von beiden. Ich glaube, weil so viele Matches auf der Karte sind, hoffe ich, dass das solche Matches oder Frauenmatch und dieses Tag Team Match so kurz sind, dass für die Cruiserweight Matches genug Platz ist. Ja, die Tag Team Championship Match hätte man zum Beispiel gar nicht erst bringen müssen. Das hätte man noch. Man hätte am besten dieses Number One Contender Match schon eine Woche vorher zeigen können und dann bei der Old School Raw dieses Championship Match. Vielleicht wird ja auch eines dieser 8 Matches als Dark Match vorgezogen. Gut möglich. Das wäre dann so ein Match, was da gut hin könnte. WWE Intercontinental Championship Match. Dolph Ziggler trifft auf Kaval. Das darf ich ja tippen. Das ist gar nicht so leicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, Dolph Ziggler gewinnt. Aber ich glaube, dass man da durchaus nochmal ein Match macht. Vielleicht gewinnt Ziggler durch ein Eingreifen von Vicky. Und man macht da nochmal ein Rematch. Entweder bei SmackDown oder beim nächsten Pay-Per-View eher nicht. Das dauert noch zu lange. Oder? Nee, am 19. 19. Ja, das dauert zu lange. Ja, das ist diesmal fast ein Monat dazwischen. Ja, vielleicht macht man dann nochmal ein Rematch bei der SmackDown. Ich tippe auf Dolph Ziggler, irgendwie durch Eingreifen von Vicky oder so. Oder von Caitlyn, was weiß ich. Ich tippe auch auf Dolph Ziggler. Ich glaube, Kaval kriegt zwar einige gute Moves und darf auch ein bisschen Offensive zeigen, aber am Ende des Tages habe ich den Eindruck, WWE weiß nicht, was sie mit Kaval machen sollen und stehen nicht so richtig hinter ihm. Und deshalb vermute ich, dass Dolph Ziggler Champion bleibt. So, dann darfst du wieder tippen, und zwar wer das United States Championship Match gewinnt, und zwar zwischen Champion Daniel Bryan und Herausforderer Ted DiBiase. Also ich hoffe, da ja auch diese Fehde jetzt erst losgeht und Ted DiBiase ja doch ein bisschen blass in letzter Zeit aussah, hoffe ich, dass Daniel Bryan den Titel verteidigen kann. Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass Ted DiBiase so irgendwie dann nach dem Match oder so ihn nochmal angreift, dass also da eine echte Fehde entsteht. Normalerweise wäre es ja bei der Fehde besser, wenn der Bösewicht, sprich Ted DiBiase, den Titel bekäme und dann Daniel Bryan auf ihn Jagd macht. Aber ich tippe mal mit meiner Hoffnung und tippe deshalb auf Daniel Bryan. Tippe auf Daniel Bryan, wahrscheinlich irgendwie durch DQ oder sowas mit Maurice, man weiß es nicht. Überhaupt das, wäre es bei diesem... Eine Fehde überhaupt erstmal aufzubauen. Weil im Moment ist es ja noch keine richtige Fehde. Nee. Es wäre auf jeden Fall bei diesem Pay-Per-View mal wieder möglich, nicht so viele Titel wechseln zu lassen. Mhm. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, und dann kommt das letzte Match. Wenn man den Haupttitel wechseln lässt von Randy Orton auf Wade Barrett, dann sollte man die anderen Titel ein bisschen in Ruhe lassen, damit. Ja, die Frage ist, ob man den Watch-Title noch zu Edge wechselt. Die Frage ist, ob man den Watch-Title noch zu Edge wechselt. Stimmt, nach unseren Tipps sind ja sogar die beiden Haupttitel. Ja, aber ansonsten keine. Mhm. So, dann kommt das letzte Match und das ist zusammen mit dem Traditional Elimination Match Survivor Series Zeugs auch das einzige Singles Match ohne Titel. John Morrison gegen Sheamus. Mhm. Auch nicht so einfach. Ich tippe einfach mal auf Sheamus. Ich hoffe das, dass man hier nicht wieder sagt, hier Face muss gewinnen und so. Ja, das ist ja nicht das letzte Match. Nee, aber trotzdem, das macht die WWE ja ganz gerne. Aber ich könnte mir auch durchaus einen Sieg von John Morrison sehr gut vorstellen. Ja, es ist jetzt interessant, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, in welche Richtung die WWE möchte. Ich glaube ja dadurch, dass John Morrison so ein bisschen als quasi der Retter da von Santino dargestellt ist, dass man ihn damit eher schwächer als stärker macht. Das ist ein bisschen bisschen komisch. Also ich tippe auch auf Sheamus. Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass Sheamus irgendwie durch unfaire Aktion gewinnt und dass es dann nochmal ein Nachfolgematch auch gibt. Ich war jetzt gerade kurz davor, meinen Tipp auf John Morrison umzukehren, aber ich habe es jetzt doch gelassen. So, damit haben wir alles gleich getippt. Nee. Hey. Ja. Das ist auch schlecht. Ja, das liegt natürlich wieder an dir. Aufgepasst. Das liegt natürlich wieder an dir. Das ist ja schrecklich. Kann man so nicht sagen. Nee, ist natürlich auch was Gutes. Kann auf jeden Fall keiner verlieren. Das ist auch mal was Schönes. Also wenn wir jetzt sehr viel richtig getippt haben, dann ist die Card doch nicht so gut. Eigentlich klingt die Card gar nicht so schlecht, ne? Nee, ist ganz gut. Kann man wohl hinnehmen. Ich weiß noch gar nicht, wie das bei mir mit dem Gucken wird. Weil ich habe morgen bei der Arbeit einen ziemlich unangenehmen Termin, der erst um 1 Uhr anfängt und der sich richtig lang hinziehen könnte. Also ich werde wahrscheinlich vor Dienstag gar nicht zum Gucken kommen. Weil wenn ich dann abends relativ spät nach Hause komme, dann noch 3 Stunden Pay-Per-View gucken. Das ist ein bisschen viel. Nee, ich habe morgen Nachmittags Unterricht, aber das danach wird dann geguckt. Aber bestimmt nicht bis, weiß ich nicht, 7-8 Uhr. Nee, bis 4:30. Ja, das ist dann, und dann fährst du noch eine Stunde mit dem Bus, dann hast du... Nee, ich bin um 4:30 zu Hause. Ach so, ja, dann geht's. Ja. So ist es. Ja, sonst, ja. Sonst noch was zu sagen? Hast du noch irgendwelche Neuigkeiten? Ach so, dann wolltest du noch die Weeklies von TNA durchgehen? Never ever. TNA gucke ich nicht mehr, tue ich mir nicht mal mehr die Pay-Per-Views an. Ja, TNA, da habe ich jetzt auch nicht geguckt. Ja, Pay-Per-Views, wenn ein guter ist, gucke ich mir schon an. Hast du sonst noch was zu sagen? Ja, UFC war recht gut. Ja, das haben wir mitbekommen. Da hat man wirklich den Unterschied jetzt bei dieser UFC im Vergleich zu der UFC vor einer Woche in Oberhausen. Da haben wir wirklich den Unterschied gemerkt, dass das jetzt eine gute Card war und dann Oberhausen nur so die zweite Liga angetreten ist. Mhm. Das kannst du merken. Es ist auch deutlich voller jetzt vom Publikum. Man sieht die Oberränge, die in Oberhausen dann halt ganz abgedunkelt waren und wo keine saßen. Da sind jetzt auch Leute. Also ist schon eine ganz andere Kategorie. Was ein bisschen schade ist. Vielleicht hat UFC sich jetzt gesagt, Deutschland, der Markt, das ist nichts für uns. Und wir schicken da jetzt einmal, damit die Veranstaltung dann durch ist, noch die zweite Garde hin. Und dann gehen wir erstmal nicht wieder hin. Ja, ansonsten kann man sagen, Wrestling diese Woche sehr gut. Ja, du wolltest noch kurz erzählen, welches Buch du gerade liest? Ich habe gerade das Buch von dir angefangen, Generation A. Und wie findest du das? Bisher sehr wir geschrieben. Bitte was? Sehr viel geschrieben? Nee, nicht sehr viel geschrieben, sehr wir geschrieben. W-I-R-R. Ich habe allerdings noch nicht wirklich viel gelesen. Da musst du mal weiterlesen. Ja, natürlich. Und immer schön konzentriert am Ball bleiben. Hast du dir neue Musik gekauft? Nein. Das ist gut vor Weihnachten, weil ich muss das immer ein bisschen abfragen, damit ich prüfen kann, was so bei den Weihnachtsgeschenken ist. Ja, ich hatte mir ja auch eine ganze Menge ich hatte mir 3 CDs aus Köln mitgebracht, da muss ja jetzt nicht schon wieder was, ne? Das ist ja dann. Wie ist denn eigentlich diese, wie hieß die? Tame Impala, Inner Speaker. Die ist gut, aber bei einer Länge von, ich glaube, 53 Minuten waren es teilweise etwas langgezogen. Die ist, glaube ich, in dem aktuellen Musikexpress Sounds in der Monatswertung auf Platz 2. Mhm. Die wurde von der Redaktion ziemlich hoch bewertet. Ja, also als ich da im Marktkauf war, habe ich nur kurz da auf diese Seite geguckt. Ich habe die Zeitung nicht gekauft, da jetzt eh keine Zeit habe, sie zu lesen. Da fiel mir das nur auf. Hurley von Weezer ist okay, aber nicht so besonders. Ja, das habe ich dir ja gesagt, ne? Ja. Weezer, die haben jetzt offensichtlich auch noch, also die scheinen im Moment ja unglaublich viel auf den Markt zu schmeißen. Die haben jetzt erst diese Hurley rausgebracht, die ist ja schon eine Weile auf dem Markt. Dann haben die ja diese von Pinkerton, die Deluxe Edition, die sie aber weder bei Saturn noch beim Mediamarkt bisher haben. Und dann haben sie jetzt noch irgendwie wohl so eine Platte mit bisher unveröffentlichten, aber älteren Sachen rausgebracht. Die hat den schönen Titel Death to False Metal. Die habe ich jetzt auch als Download, da haben sie aber nicht gehört, die habe ich heute erst. Ich hatte letztens noch auf visions.de gelesen, dass Portugal The Man schon wieder im Studio sind und ein neues Album aufnehmen. Und da gab es dann noch ein Video zu und da konnte man wohl auch, habe ich gelesen, einen neuen Song schon raushören leicht. Oh, das ist gut. Habe ich mir aber nicht angehört. Da bin ich mal gespannt. Die sind ja sehr produktiv. Ja, das ist natürlich auch schön. Also da wird es wohl wirklich jedes Jahr dann ein Album geben. Dann habe ich noch eine kleine Ankündigung. Ja, nächste Woche werden wir gemeinsam Weihnachtslieder singen. Ja, das können wir von mir aus auch machen, da hätte ich jetzt auch nicht so viel gegen. Das mache ich ja schon mehr oder weniger jetzt immer im Hintergrund. Oh, du fröhliche... Okay, Thomas, erste Ankündigung. Ich weiß den Text leider nicht. Erste Ankündigung, Thomas singt nächste Woche Weihnachtslieder, von wegen Text kennt nicht, gibt's dann nicht mehr. Ich werde dir die Texte mal alle zuschicken und... Kannst du die ja mal ausdrucken oder so. Tannenbaum, leider weiß ich den Text nicht weiter. Zweite Ankündigung ist, man hat es vielleicht schon gemerkt, dieses Archiv mit den alten Rocky Drama Episoden 1 bis 91, die Links auf dem Blog, die sind jetzt durch ein Passwort geschützt und eine Rocky Drama DVD ist in Planung mit... Im Film. Was? Eine DVD, ein Film. Eine DVD mit allen Dropkick-Drama-Folgen und Bonusmaterial. Ich denke, die wird so in Richtung zu Dropkick-Drama Nummer 150 erscheinen. Das dauert also noch ein bisschen, die ist jetzt so leicht in Planung gegangen. Wieso denn eine DVD? Passt das nicht auf eine CD? Nee, das ist recht viel. Okay. Und die wird du dann verkaufen? Klar, die wird dann teuer verkauft. Ich bin gerade am Überlegen, so im Kopf, ob das überhaupt da auf eine DVD alles passt. Es ist nämlich erschreckend viel, denn wir haben ja auch alles in sehr guter Tonqualität immer. Es ist wirklich erschreckend viel. Ja, was halt über Telefon möglich ist an Tonqualität. Es ist der Wahnsinn, ja. So, dann hast du die Passwort geschützt. Also es gibt dann entweder die Möglichkeit, man muss das Passwort knacken und dann kriegt man die Sendung umsonst oder man muss 200 Euro überweisen. Und dann kriegt man eine DVD mit dem ganzen Zeug, was schon mal früher kostenfrei erhältlich war. Klar, das machen wir jetzt genau wie bei Ringside. Ja, das ist ja auch ein fieses Geschäftsmodell. Ja, du wolltest noch mal was über Ringside erzählen. Wollte ich das? Frag mich mal was, dann kann ich dir was sagen. Ich wollte ja eigentlich gar nichts zu sagen. Wie regelmäßig kommen denn jetzt die Sendungen? Einmal in der Woche. Immer Mittwoch, Donnerstags. So, also zweimal Mittwochs und dann jetzt einmal Donnerstags. Okay, einmal die Woche. Wie teuer ist das Abo jetzt? Du hast 7,99 für... 7,50 € für 6 Monate. Also für ein halbes Jahr. Das ist aber okay. Ja, das ist okay. Das ist okay. Wenn die jede Woche 6 Monate, dann hast du 4x6, 24 Sendungen. Ja. 24 Sendungen, 7,50 €, na, ist okay. Ja, ist okay. Ist schön so. Kann man mit leben. Wie sind die Sendungen von der Qualität her? Wie immer, sehr gut. Also was meinst du jetzt qualitativ? Aufnahme oder? Machen die jetzt viel Reviews der Weeklies oder machen die viel Nicht-Wrestling-Zeug? Was wird jetzt mehr besprochen? Jetzt in der letzten Ausgabe haben die viel über die Oldschool Raw gesprochen. Mhm. Es gibt aber natürlich auch immer noch das andere. Es ist ausgewogen 50-50 so. Das ist auch gut so. Wie lang sind die Sendungen so? Was? Wie lang sind die Sendungen, wenn die nur einmal die Woche kommen? Früher haben die ja doch ein bisschen häufiger. Da waren ja doch teilweise 3 Sendungen pro Woche. Die letzte ging knapp über eine Stunde. Mhm. Ist Wolfgang Stach als Gast schon mal mit dabei gewesen? Nee, bisher ist der Ronny ist in der Comeback-Folge als Gast mit dabei gewesen. Mhm. Okay. Haben Sie noch irgendwas zu dieser Telefon-ISDN-Geschichte erzählt? Weshalb das angeblich so lange nicht... Nee, haben sie nicht mehr. Es wurde aber auf jeden Fall noch gesagt, dass in Köln wohl so 7.500 Leute da waren bei der Tour. Und waren noch die meisten von der Tour, insgesamt. So. Mhm. Haben die noch irgendwas zur Tour sonst qualitativ gesagt, ob es eher enttäuschend oder eher gut war? Naja, Bruns meinte, war ganz gut, aber er hätte wohl auch nicht so viel mitbekommen. Wieso das denn? Ich war die ganze Zeit besoffen, oder was? Nee, der Herr Bruns, der geht dann ja immer gerne mal ein bisschen hin und her und so, ne? Naja, wenn der meint. Das kennt man ja. Der Markus Holzer war nicht da, also da gab es dann keine objektiv vernünftige Meinung. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Was sagen die beiden denn insgesamt zurzeit zur Qualität des aktuellen Wrestling-Geschehens? Bisher noch gar nicht so viel. Okay. Ja, so ist es. Ja, das waren meine Fragen zu Ringside. Das war schön. Mhm. Mhm. Sonst noch irgendwelche Fragen? Noch irgendwas Privates zu erzählen? Nee, oder? So jetzt wird's von der Zeit her auch langsam Zeit dazu mal auflegen. Was hast du denn heute Abend noch vor? Ich habe vielleicht noch eine Folge Tour nach Halfman gucken. Ich habe gerade vor der Sendung die erste Folge mal geguckt von der Serie auf Englisch. Hat mir sehr gut gefallen. Tour in the Halfman, ist das irgendwas mit Charlie Sheen? Ja, genau. Ist das eine Komödie oder was ist das? Ja, diese Comedy-Sendung. Kennst du nicht? Kennst du. Und die geht 25 Minuten dann, oder? Das sind dann die Kurzen. Ja, genau, genau. Ja, das kann man gut gucken. Mhm. Wenn man dann irgendwie, so wie The Wire jetzt eine Stunde, dann muss man sich halt die Stunde auch wirklich dann die Zeit nehmen. Ja, die hatte ich mir dann mal auf Englisch angeguckt. Das war sehr gut. Ja, das ist auch ganz gut, dass du mal ein bisschen dich an die Sprache angesetzt und ein bisschen das übst. Da habe ich früher viel gemacht. Ja, ich habe jetzt auch mal die 22. Staffel, die neue Simpsons-Staffel angefangen zu gucken. Dementsprechend natürlich auch in Englisch. Ja, das ist auch gut. Ja. Ja, so ist das. So, wir werden jetzt auch etwas langsam hier. Wir sollten mal aufhören. So, ja, heute Abend vielleicht noch als Tipp um 4 vor 10 Anne Will. Da geht es heute um das Thema Terrorbedrohung und wie schlimm ist die Terrorbedrohung wirklich oder ist das alles nur Panikmache? Das werden jetzt alle Leute gucken. So, Bei uns hier am Bahnhof, da haben die ja eine verwaiste Tüte gesprengt, weil sie sich nicht sicher waren. Da war so auf dem Bahnhof war irgendwie eine Tüte und da war kein Mensch da drumherum. Und dann hat man gesehen beim Durchleuchten, oh, in der Tüte, da ist irgendwie auch noch ein Rucksack mit so einem Deutsche Bahn-Logo drin. Und da konnte man dann aber nicht reingucken, was das ist. Und weil sie Angst hatten, dass das irgendwie so eine Bombe ist, da haben sie wohl so eine Spezialmethode, diese mit irgendwie so einem Wasserzeug dann irgendwie zu sprengen, so dass eine Bombe dann wohl keinen Effekt hätte. Und da war ein bisschen Panik hier auf dem Bahnhof. Das war aber, ich weiß nicht, ob schon was rausgekommen ist. Wahrscheinlich war das einfach nur irgendwie jemand, der da sein Gepäck hat stehen lassen und vergessen hat. Ja, das muss zurzeit sehr interessant sein, da in der Nähe eines großen Bahnhofs zu wohnen. Hier bei uns passiert ja sowieso nichts. Ja, als ich das letzte Mal, ich glaube, das war Donnerstagabend, glaube ich, als ich Donnerstagabend da beim Bahnhof lang gekommen bin, da lief da tatsächlich dann noch Polizei mit MG, also schwer bewaffnet, um da Präsenz zu zeigen, so über dem Bahnhof. Das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Ja, das glaube ich wohl. Da merken wir hier ja nicht viel. Also ich sehe ja dann immer nur die Bilder. So, mein Tipp für die Woche ist, kauft euch den neuen Spiegel. So, dann kann Thomas jetzt seinen Schlusssatz sagen und dann Schlusssatz. Was ist denn im neuen Spiegel auf der Titelseite? Ich muss gerade mal gucken hier. An der iPod. Hast du denn den neuen Spiegel schon? Ja, auf dem iPod. Man kann den am iPod, hier kann man den ja schon Samstagabend um 22 Uhr runterladen. Das mache ich jetzt auch schon sehr lange. Also jetzt in der vierten Woche, glaube ich, in Reihenfolge. So. Aber letzte Woche hast du den ja, als ihr in, war das letzte Woche, als ihr in Köln war, da hast du den ja direkt am Bahnhof auf Papier gekauft. Ja. Das Heft heißt Der Hetzer. Das ist die Überschrift und es geht um Josef Goebbels, der Fanatiker und Chefpropagandist der Nationalsozialisten. Okay, eine Geschichtsaufgabe. Ja, habe ich noch nicht gelesen, das Titelthema. Erstmal die anderen Sachen angefangen. Ich auch nicht. Ja, dann kann ich nur noch meinen Schlusssatz sagen und der lautet, Mirko? Ja, das ist ja deiner, den darf ich ja nicht sagen.